Ja, dann würde ich sagen, fangen wir jetzt an der Stelle einfach direkt an. Und ich sage, herzlich willkommen bei Pixel und Plastik, Folge 4, Halloween Special heute. Dennis und ich haben jeweils 3 Horrorfilme mitgebracht. Mhm. Und wir wissen noch nicht, welche Horrorfilme der Kollege mitgebracht hat. Die stellen wir euch heute kurz vor, damit ihr über die Feiertage ein bisschen was Gruseliges zu gucken habt. Ja, ansonsten, Dennis, grüß dich, schön, dass du da bist. Hallo Christoph. Ne, hier in meiner kleinen Höhle heute mal. Ja, heute nehmen wir bei dir auf. Ich bin gespannt, was unsere unzähligen Hörerinnen und Hörer zur Soundqualität sagen. Ich bin auch sehr gespannt. Ja, eigentlich hätten wir in einer richtigen Höhle, jetzt hast du Man Cave und Höhle und so gesagt, eigentlich hätten wir in einer richtigen Höhle aufnehmen sollen. Höhle. Weil ja Halloween und Höhlen sind gruselig. Genau. Und Fledermäuse drin und so. Ja. Seid ihr alle, liebe Hörerinnen und Hörer, seid ihr alle im Halloween-Fieber? Habt ihr richtig Bock auf Horror? So, wir haben noch gar nicht drüber geredet, glaube ich, bisher. Immer nur hier so den ganzen 80er-Neon-Vintage-Kram irgendwie bedient und irgendwelchen Zeichentrick. Heute mal richtig die Blut- und Gore-Kelle. Bin mal gespannt, was ihr so sagt. So. Ich bin auch gespannt. Ich habe mir letztens auch noch mal so ein paar alte Sitcoms angeguckt und eigentlich gibt es ja in jeder Sitcom gibt es ja Halloween-Specials. Ne? Ich habe letztens noch die Halloween-Specials von Roseanne gesehen, die ich immer super, die waren immer fies. Ja, die war ich immer super toll. Roseanne fand. Hat sich immer ganz viel Mühe gegeben. Na? Es gibt, weiß ich nicht, How I Met Your Mother-Folgen, Big Bang Theory-Folgen mit Halloween, Treehouse of Horror bei den Simpsons. Also klar, gerade Treehouse of Horror ist ja super etabliert inzwischen. So jede gute Serie hat ein Halloween-Special und dann können wir uns das natürlich nicht nehmen lassen, auch ein Halloween-Special aufzunehmen. Bevor wir jetzt die Filme vielleicht einmal durchgehen, Dennis, wie sieht's aus mit dir und Halloween? Bist du Fan oder findest du, das ist irgendwie so eine Modeerscheinung aus den Staaten, die wir hier nicht brauchen? Ja, ich bin tatsächlich so ein bisschen eine Mischung aus beidem. Ich finde Halloween cool. Ich verkleide mich eigentlich sogar auch gerne, obwohl ich Karneval wirklich zum Brechen finde. Aber Halloween erhalte ich auch tatsächlich für so eine Ami-Erscheinung, die irgendwann zu uns geschwappt ist. Wir haben ja technisch gesehen von der Historie her null mit Halloween zu tun. Und wir haben noch nie in Deutschland irgendwas unternommen, um Geister auszutreiben oder irgendwie den Herbst einzuleiten oder was auch immer. Also es gibt eigentlich keinen Grund für uns, das zu feiern. Außer, dass es cool ist, sich als Monster und Geister zu verkleiden und nach Süßigkeiten irgendwie sammeln zu gehen. Und im Endeffekt, wir gehen auch an Karneval nach Süßigkeiten irgendwie geiern oder St. Martin oder so. Wir haben so einen Kram ja schon. Ist halt nur cooler, weil es amerikanisch und Horror und weiß nicht ist. Ich halte von der Idee nicht so viel, dass in unseren täglichen Gebrauch, jährlichen Gebrauch sozusagen überzunehmen, weil das eigentlich keinen Sinn ergibt. Auf der anderen Seite macht das trotzdem Spaß und auch die Amis haben sich das auch irgendwann einfach nur ausgedacht. Das ist jetzt nicht so der, also längst nicht mehr der ursprüngliche Brauch, der Samhain oder Halloween irgendwann mal zugrunde gelegen hat. Von daher ist auch egal, also ich finde Halloween eigentlich cool. Ich mag Halloween auch gerne. Ich finde, es ist ein bisschen wie Karneval in cool. Ja. So, ich finde Karneval auch fürchterlich. Ist so. Fürchterlich und ganz schlimm. Und Halloween mag ich eigentlich sehr gerne. Ich wünsche, es würde viel mehr zu uns rüberschwappen und man hätte viel mehr Halloween. Also von mir aus können wir auch Halloween mit Karneval austauschen. Das finde ich, eigentlich wäre das heuchlerisch, das jetzt sozusagen, weil ich gerade gesagt habe, ich brauche das nicht. Aber an sich finde ich es trotzdem cooler. Ja. Vor allen Dingen ist es einfach nicht, also Halloween wird halt von den Deutschen nicht als Vorwand genommen, um sich mal richtig ungeniert volllaufen zu lassen und sich richtig asozial zu benehmen, ohne dass einem das angekreidet wird. Und das finde ich halt sinnlos. Darum geht es bei Karneval. Ne? Darum geht es also bei Karneval, aber halt nicht bei Halloween. Ne? Es gibt auch Halloween-Partys, aber das sind einfach nur ganz normale Partys. Da geht's sich besaufen und öffentlich urinieren, ne? Das ist Karneval eigentlich im Grunde. Ne? Ist das Kulturgut-Karneval. Und rumbumsen und keine Ahnung. Prügeln. Das ist ja, und prügeln. Und das ist ja. Und kleinen Kindern mit Regenschirmen als erwachsene Menschen die Süßigkeiten wegschnappen. Ja, so eine Art. Und Klopfer saufen. Das ist doch einfach nur, hey, nee, komm. Brauchen wir gar nicht drüber reden. Brauchen wir nicht. Thema. Wir sind Halloween-Fans. Ja. Wir haben uns ein bisschen gruselig gemacht hier. Im Hintergrund läuft Splatterhouse 2 auf einem kleinen Röhrenfernseher. Ja, stimmt. Wir haben es ein bisschen gruselig und wir haben jeder 3 Filme mitgebracht. Richtig, ja, wir haben erst überlegt, reden wir irgendwie über einen Film oder reden wir über die Halloween-Serie, also die Filmreihe. oder was machen wir? Und dann habe ich irgendwie gesagt, lass uns doch irgendwie so eine Art Top 3 machen. Das habe ich bei Zockart mit dem Herrn Jeschke auch schon ein paar Mal gemacht. Schöne Grüße an der Stelle. Herr Jeschke, schöne Grüße. Haben wir eigentlich immer eine Menge Spaß mit gehabt, uns auch nämlich gegenseitig zu überraschen. So, was hast denn du für Top 3 Titel? Und tatsächlich hatten wir eigentlich immer das Gefühl, dass es gut ankommt, wenn die Leute dann hören, was sind eigentlich unsere Lieblingstitel, sind da irgendwelche Underdogs bei, die man nicht kennt. Habe ich jetzt heute nicht, ich habe nur Klassiker mitgebracht. Aber gut, was soll ich machen, sie hat meine Lieblingsfilme, also meine Lieblingshorrorfilme, meine drei. Hast du dann wirklich deine Lieblingshorrorfilme mitgebracht oder hast du gesagt, ich möchte gerne einen guten Querschnitt mitbringen und präsentieren oder welche Kriterien hast du so gehabt? Also grundsätzlich muss ich erstmal sagen, dass Horrorfilme für mich die Filme sind, mit denen ich mich nie so richtig anfreunden konnte. Also ich bin kein besonders großer Freund von Horrorfilmen. Nie gewesen. Mhm. Deswegen war das für mich nicht ganz so leicht. Wenn das jetzt der große Actionfilm-Podcast gewesen wäre, wäre mir das leichter gefallen. Ich habe tatsächlich. Können wir ja mal nachholen. Holen wir nach. Warum gibt es eigentlich keinen jährlichen Actionfilm-Feiertag, an dem das Sinn macht, so ein Special zu machen? Ja, der Stallone-Tag. Boah, geil. Wo jeder als eine Figur von Schwarzenegger. Genau, am Stallone-Tag, wo jeder eine Figur von Schwarzenegger ist. Nee, ach so, ja. Ich dachte, das ist Stallone-Tag, also der Actionfilm-Tag, der heißt nur so. Und dann. Und jeder geht als Schwarzenegger? Nein, ich würde als Stallone gehen. Ja? Ja. Nee, ich würde auf jeden Fall immer irgendeine Schwarzenegger-Figur. Ich würde als der Typ aus Over the Top gehen, Lincoln Hawk, mit der sich die Mütze umdreht, da geht der Motor an, der Armbruder. Kennst du den? Ja, ja. Der in dem Truck diese Trizeps-Trainingsmaschine hat, den ich dir gleich mit direkt auf Blu-ray. Boah, geil, ja, okay, mach das. Da kannst du als Bull Hurley gehen. Der hat auch eine Glatze, aber der wiegt, glaube ich, so 150 Kilo. Da musst du noch ein bisschen in die Masse gehen. Ja, ein bisschen mehr Schokolade essen. Das ist auch übrigens ein richtiger Armdrücker gewesen, der da mitgespielt hat, der Bull Hurley, ja. Das ist ein richtiger Bullemann. Armdrücker, als ob das, ist das ein Beruf oder was? Das ist ein Sport, ja. Gibt sogar einen ganz guten. Wie ernst du das gesagt hast? Ja, das ist ein ernster Sport, so in Staaten ist das ein ernster Sport. Ah, oh, okay. Es gibt da sogar einen, für dich jetzt mal als Info, gibt da sogar einen ziemlich berühmten veganen Armdrücker, Rob Bigwood ist, glaube ich, sein Künstlername. Boah, wie geil ist das denn? Also auch so ein ganz tätowierter, super breiter, muskulöser Typ, der irgendwie Arme hat, wie ich Oberschenkel. Krass. Und ich habe schon dicke Arme. Du hast schon dicke Arme. Ich habe schon dicke Oberschenkel. Und du hast auch dicke Arme, ja so, gut, aber ne? Unheimliches. Naja gut, jetzt sind wir wieder total weg. Jetzt zurück zum Horrorfilm. Ich habe einen Querschnitt mitgebracht. Ich habe verschiedene Genres bedient und habe mir gedacht, ich nehme einfach mal Horrorfilme, die mir gefallen und ich mische mal ein bisschen. Also es wird... Ich kann ja schon mal ein bisschen ankündigen, es wird eine Horrorkomödie dabei sein, es wird ein klassischer Horrorfilm dabei sein und es wird ein Science-Fiction-Horrorfilm dabei sein. Okay, so. Ich bin gespannt, ob wir Überschneidungen haben. Bei 3 ist es nicht so wahrscheinlich wie bei 5 oder 10, aber ja, okay. Ich stelle folgende Prognose auf, wir haben eine Überschneidung. Glaube ich tatsächlich auch dran. Also, ja, ich weiß auch schon, welche das ist. Das sage ich jetzt noch nicht. Okay. Aber ich sage, wir haben 5 Filme. Jeder, also du hast 2, ich habe 2 und wir haben einen gemeinsamen. Ja, ich kann mir das vorstellen, Film. Dass das so ist. Ja. Genau. Möchtest du mit dem ersten Film vielleicht einfach mal anfangen und sagen, was du in deiner gruseligen Wundertüte heute mitgebracht hast? Ja, mach ich. Ich habe keine bestimmte Reihenfolge. Habe ich übrigens auch nicht. Also das ist jetzt nicht, dass ich sage, Teil 3 oder Platz 3 gefällt mir nicht so gut wie Platz 1. Genau, richtig. Das habe ich auch nicht. Das sind einfach meine drei Lieblings-Horrorfilme. Horrorfilme, die mich... Also ich kann auch kurz was dazu sagen. Du hast gesagt, du hast einen Querschnitt genommen. Ich habe einfach überlegt, welche Horrorfilme haben mich irgendwie am meisten beeindruckt oder nicht mal so, dass ich da am meisten Schiss vor gehabt hätte oder so. Aber ich glaube so... Welche Filme haben mich am meisten beeindruckt und am meisten für das Horrorgenre nachhaltig so interessiert, sozusagen? Wo du jetzt gerade sagst, mit dem Schiss haben, man muss ja nochmal sagen, Horrorfilm ist ja nicht immer nur absolute Angst haben und diese Jumpscares. Mittlerweile sind ja Horrorfilme immer nur so diese Jumpscares. So, man wartet im Kino darauf, dass der Nächste irgendwo herspringt. Aber es gibt ja auch Horrorfilme, die dich auf einer ganz anderen Ebene berühren. Nämlich, klar, total. Dass du nachher danach sitzt und denkst, boah, was war da gerade los? Was ist da gerade passiert? Ja, die dich also psychisch, sagen wir mal, sehr beeindrucken, wo du denkst, boah, ey, theoretisch kannst du halt auch so weit gehen und sagen, ein Kriegsfilm ist vielleicht in gewisser Weise auch für dich ein Horrorszenario, weil das für dich eine Horrorvorstellung ist, wenn Krieg wäre und wenn du dann eine Verarbeitung quasi dir anguckst, so ein Apocalypse Now finde ich irgendwie komisch, aber Platoon oder so ist jetzt kein Horrorfilm, ist halt eindeutig ein Antikriegsfilm, aber trotzdem ist das halt eine unfassbar das ist schon ein Setting. Vorstellung. Ja, ne? Und, auf jeden Fall. Irgendwie gibt es auch voll wenig Horrorfilme, die in einem richtigen Kriegssetting spielen, oder? So nur diese komischen, so die jetzt vor ein paar Jahren irgendwann en vogue geworden sind, so irgendwie mit Zombie-Nazis und so weiter. Dead Snow. Dead Snow, Iron Sky, irgendwie sowas. Aber ja. Gut, keine Ahnung. Nee, ich habe klassische Horrorfilme mitgebracht. Ich habe tatsächlich zwei Zombie-Filme. Ich habe gar keinen, finde ich sehr gut, dass du mitgebracht hast. Dann also, wobei, eigentlich habe ich einen klassischen Zombie-Film und einen Film, da sind auch Viecher dabei, so Monster, aber eigentlich sind es keine Zombies. Der zweite New Kids ist, glaube ich, mit Zombies, ne? Was? Der zweite New Kids ist, glaube ich, mit Zombies. Hast du den dabei? Nein, den habe ich nicht dabei. Alles klar. Gut. Okay, noch was anderes. Ich habe mir darüber Gedanken gemacht, welche Zeitspanne ich denn nehmen darf. Hast du darauf geachtet? Also, wir sind ja der 80er, 90er Jahre Vintage-Podcast, ne? Ich habe da total drauf geachtet und habe mich direkt mit zwei meiner Filme völlig disqualifiziert, ja? Weil es beides Filme Ende der 70er sind. Und dann habe ich mir gedacht, okay. Das könnte vielleicht noch 78, lassen wir noch mal so großzügigerweise durchgehen. Ja, da bin ich dafür, finde ich in Ordnung. Ich habe auch einen Film von 1979. Und ich hätte fast einen Film von 68 genommen. Da hat Sarah zu mir gesagt, oder meine 79 Frau, kann auch, das ist der Film, den wir zusammen haben. Ja, ich glaube auch. Den spitzt sich zu. Ich glaube auch. Spitzt sich zu. Sollen wir es sagen? Nein, das sagen wir nicht. Nein, kommen wir schon gleich drauf. Ja. Dann lass uns den als Ende, am Ende besprechen. Aber wir hatten ja auch gesagt, dass die 80er Jahre nicht erst am 1.1.80 anfangen. So. Genau. Also wenn ein Film von 79 ist, dann hat er ja den Zeitgeist der 80er eigentlich deutlich mehr als den Zeitgeist der 70er. Also die 70er ja im Grunde vorbei. Vor allen Dingen so. als Gag nochmal, dieses Mysterium um unseren potenziell gemeinsam ausgewählten Film, unwissentlicherweise, nochmal zu vergrößern. Ich glaube, wenn es der gleiche Film ist, und ich bin gespannt, was du dazu sagst, das lösen wir aber später auf. Mhm. Ich finde, dieser Film von 1979, der fühlt sich an, als ob der Mitte der 80er gedreht worden wäre. Also der Technik und Effekte finde ich weitaus fortschrittlicher als 1979 und irgendwie Setting auch. Also ich finde, der war seiner Zeit ein bisschen voraus. Das haben wir letztens bei Total Recall auch gesagt, dass er sich einfach sehr nach 80er anfühlt und war aber schon Anfang 90er. Stimmt, ja, genau. Da war es genau andersrum, richtig. Ja. Also es geht natürlich nicht immer nur darum, wann kommt der Film, sondern auch, oder wann ist der rausgekommen, sondern wie fühlt er sich auch an? Ja klar, es kommt ja auch darauf an, welcher Regisseur macht das oder welche Schauspieler sind dabei oder was auch immer. Oder auch der Kameramann. Ne? Ja. Wie dreht er die Sachen? Und dann fühlen die sich halt irgendwie an wie 1985 oder 1991. Mhm. So. Wenn der immer noch seit 10 Jahren seine gleichen Kameraeinstellungen benutzt, dann kann sich das für dich natürlich so anfühlen wie damals ein Film, den du kennst und weiter, ne? Oder wenn du die Schauspieler hast, die ihren Schauspieler, genau. Zenit in den 80ern hatten und die spielen dann plötzlich in einem Film in den 70ern mit, in den Anfängen, und dann verbindest du die automatisch mit den 80ern. Also ich würde sagen, präsentiere uns doch mal den ersten Film, den du mitgebracht hast. Welcher ist es denn? The Evil Dead. Ich habe die dunklen Schatten im Wald gesehen und ich glaube, dass, was immer ich heraufbeschworen habe, mich holen wird. Im Wald jemand überfallen? Nein, es waren die Bäume selbst! Die Bäume leben, Ashley! Der ganze Wald lebt! Es ist für dich. Oh, sieht das hübsch aus. Es gefällt mir wirklich. Ich nehme es nie wieder ab. Es ist mir gleich, was mit ihr geschieht. Sie ist deine Freundin, also kümmer du dich um sie. Ah! Also der erste Tanz der Teufel, 1981. Ich nicke ganz fleißig. Ja, magst du diesen Film? Ja. Gut. 1981, gebe mal kurz die Eckdaten. Sam Raimi ist der Regisseur, hat als Hobbyprojekt mit ein paar Freunden aus der Uni tatsächlich mit sehr, sehr niedrigem Budget von einer Handvoll $1,000, irgendwie weiß nicht, $2,000 oder was, haben die einen Kurzfilm gedreht und haben damit dann quasi Fundings sich erhofft zu finden, zu bekommen, um dann ein erstes Feature zu drehen, haben das auch geschafft, trotzdem natürlich mit sehr geringem Budget, aber halt mehr als das, was sie für ihren Kurzfilm aus der Uni irgendwie aufgebracht haben. Und dann haben die The Evil Dead gedreht, also Tanz der Teufel auf Deutsch. Das Schöne ist, wir können da jetzt ungeniert drüber reden, der wurde nämlich vor 2 Jahren von der Beschlagnahmungsliste der BPJM genommen und wurde auch, weil wenn ein Film oder ein Medium, egal was, beschlagnahmt ist und nach, weiß nicht, 20 Jahren oder so und so vielen Jahren... Da kommt so eine erneute Prüfung, glaube ich, ne? Nicht automatisch, aber man kann die dann einführen, wenn sich irgendjemand dafür interessiert, zum Beispiel ein Verlag, der den neu auflegen möchte. Man kann das aber theoretisch auch als Privatperson machen. Man kann es eigentlich sagen, ich möchte gerne, dass sie dieses Medium nochmal neu prüfen. Nach dieser Zeit, nachdem der beschlagnahmt wurde, ist es dann okay, ist es möglich. Haben die gemacht. Und dann, wenn die sagen, okay, ist jetzt nicht mehr beschlagnahmt, dann ist der erstmal automatisch indiziert, weil das immer einhergeht miteinander. Und wenn er dann indiziert ist, kannst du ja immer noch nicht so viel damit anstellen, sag ich mal. Aber sie haben auch die Indizierung aufgehoben, haben die ungeschnittene Fassung ab 16 freigegeben und die ist deswegen jetzt überall verfügbar. Ich habe den die Tage nochmal auf Amazon Prime geguckt. Und ist der da online? Ja, da ist der online, da konnte ich nochmal gucken und habe auch einen Vergleich gehabt, damit, wie ich ihn damals empfunden habe, als ich ihn vor, keine Ahnung, 20 Jahren geguckt habe und wie ich ihn heute finde. Und ich muss sagen, der hat mich immer noch echt an den Rand meiner Couch getrieben. So. Ich fand, der hat mich immer noch unter Spannung gesetzt, weil, keine Ahnung, die Atmosphäre, die Kamerafahrten ganz besonders, nicht unbedingt die schauspielerische Leistung, aber die Ideen und dieser Gruselfaktor, der da einhergeht mit dem Film, wirklich gut gealtert sind. Ich würde mal ganz kurz eine Outline quasi des Films abreißen, worum es geht. Ja, mach mal. Und dann können wir uns darüber unterhalten, wie wir den finden oder so. The Evil Dead sind fünf Jugendliche, junge Erwachsene, die fahren mit dem Auto durch die Pampa und haben sich irgendwie eine Hütte im Wald gebucht. Wirklich sehr, sehr stumpfe Outline, sag ich mal. Kennt man heutzutage von hunderten Slasher, Teenie-Horror und Cabin sonst was für Filmen. Cabin in the Woods zum Beispiel. Ja, oder so Cabin-Slasher-Filme. Das ist ja schon eigentlich ein Untergenre geworden, ein Subgenre, Cabin-Horror. Ist, ne? Ist Antichrist nicht auch in so einer Hütte im Wald? Ja, ich glaube schon. Also Hütte im Wald ist immer schon... schlecht. Hütte im Wald ist ja auch gruselig. Ich meine, Hütte im Wald funktioniert auch als Found-Footage-Film mit Blair Witch Project. Ja, ne? Ja. Wobei die Hütte, die ist ja tatsächlich nur ganz, ganz am Ende spielt eine Rolle. Ne? Aber Hütte im Wald ist immer schon mal eine gruselige Geschichte. Klar, wer wohnt schon im Wald? So, ne? Irgendwelche Monster. Ja. Immer. Und Hexen und Psychos. Und das bewahrheitet sich auch bei The Evil Dead. Und zwar kommen die 5 Jugendlichen, 2 Pärchen und noch ein Mädchen, also eine junge Frau, kommen dann da irgendwie in den Wald, packen ihre Klamotten aus, haben sich irgendwie gedacht, wir haben ein schönes Wochenende und haben irgendwie Essen dabei und keine Ahnung, Brettspiele oder was auch immer. Und die gehen ins Haus und kommen schon irgendwie als sie ankommen, bemerken sie schon irgendwie so, okay, sieht ein bisschen gruselig aus, aber der Kollege, der da gebucht hat, hat gesagt, ja, nee, hier, komm, und hier liegt der Schlüssel oben auf der Kante, der vom Türrahmen, ne? Und da klatscht irgendwie so eine Bank, die vorne auf der Veranda quasi so von 2 Ketten irgendwie vom Dach herabhängt, die klatscht immer wieder so gegen die Hauswand, ne? Gegen diese Hüttenwand, gegen diese Holzwand, und es klackert die ganze Zeit. In dem Moment, wo er den Schlüssel irgendwie entdeckt, hört das auf. Das ist schon mal das erste Indiz, irgendwie, dass da irgendwas nicht mit stimmt. Sondern machen die sich da gemütlich und bemerken irgendwann im Laufe des Abends so ein paar komische, gruselige Eigenarten, aber das könnte jetzt auch der Wind sein oder irgendwie was weiß ich was. Aber ist ja ein Filmfilm, ne? Da passiert genau. Dann was und dann ist halt der Wind oder also doch der Typ, der hinterm Vorhang steht und so. Und ja, genau. Ja. Da gibt es tatsächlich keinen Typ hinterm Vorhang, also es ist kein klassischer Slasher-Film, dass du einen Mörder hast, einen Verrückten, sondern Ich glaube, wir können ja auch spoilern. Der ist, meine Güte, ist von 81. Ne? Also, wer den heute noch nicht gesehen hat und sich den Podcast anhört, hat halt Pech gehabt. Ansonsten. Ich spoilere jetzt auch nicht alles, aber ich erzähle halt jetzt, wie es dazu kommt, aber es was da halt, passiert. Finden die nicht das Buch irgendwie und dieses Tonband? Ganz genau, richtig. Die gehen in den Keller und finden irgendwie heraus, dass hier offensichtlich mal so eine Art Wissenschaftler oder Forscher sich mal niedergelassen hat. Der hat da irgendwie Forschung angelegt oder betrieben über okkulte Dinge, ja, über Okkultismus. Und der hat dieses Buch gefunden, was sich später als das Necronomicon quasi manifestiert in späteren Teilen der Evil Dead Serie, der dreiteiligen. Es gibt ja noch Evil Dead 2 und dann gibt es den dritten Teil Army of Darkness. Und es gibt noch die Serie. Es gibt noch Ash vs. Evil Dead. Ja. Genau, und das Buch, das Necronomicon, ist halt ja auch eine überlieferte Nummer. Also es gibt es ja auch in Wirklichkeit, gibt es ja die Sage des Necronomicons, ist halt das Buch der Toten, eingewickelt in Menschenhaut, geschrieben auf Menschenhaut, eingewickelt in Menschenfleisch, keine Ahnung. Ich hab's drüben stehen. Hast du da das Necronomicon? Das nicht, aber ich habe H.P. Lovecrafts Necronomicon. Ja. Ach, das ist von Lovecraft, ist es tatsächlich. Das ist ja, guck mal, wie schlecht ich vorbereitet bin. Sind ja diese Story-Sammlungen da von ihm. Ah, okay. Ja, das geht so in dieselbe Kerbe irgendwie. Ne? Und die finden dann nämlich noch ein passendes Tonband zu diesem Buch. Also erst blättern sie durch das Buch und es wirkt wie so ein Notizbuch mit so ganz vielen fiesen Kreaturen und Zeichnungen. Bla. Ziemlich wir und komische so. Komische Zeichen. Verständlich. Richtig unverständlich. Ja, und auf dem Tonband erklärt dann halt dieser Forscher, was er so rausgefunden hat. Und im Endeffekt hat er offensichtlich die Schrift auch lesen können im Buch und hat bemerkt, wenn man es laut ausspricht, dann beschwört man halt die Dämonen. Ja, und er hat das auch aufgenommen und sie hören diese Aufnahme halt bis zum Ende. Und ohne es selber vorgelesen zu haben, durch das Aussprechen oder das Anhören der Aufnahme, ist es quasi wie das Aussprechen der Schrift. Und so werden halt Dämonen beschworen, die dann die Jugendlichen quasi besetzen oder besessen. Die sind dann besessen von den Dämonen. Ja, wie so parasitenmäßig, ne? So die genau. So als Wirt, ne? Richtig, ne? Und dann rasten die halt aus, sehen auch aus wie Zombies und bringen sich gegenseitig um und so weiter, wie das so passiert in solchen Filmen. Und einer bleibt dann am Ende übrig, das ist der Ash, der Hauptcharakter auch im Rest der Serie beziehungsweise dieser Familie an Filmen und Serien, die es dann unter dem Banner The Evil Dead quasi gab. Und ja, das ist eigentlich auch alles. Dann hast du da am Ende ist einfach nur noch Horror und geht ums Überleben. Aber das Faszinierende an diesem Film ist einfach wirklich so diese Atmosphäre. Es gibt wenig Musik, ein bisschen schon, aber insgesamt reicht die Atmosphäre auch so aus, um gruselig zu sein. Die Maske ist extrem dilettantisch. Und offensichtlich auch dem geringen Budget. Wollte ich gerade sagen, was wahrscheinlich dem geringen Budget geschuldet ist dann. Ne? Genau. Macht nichts, muss man sich mit abfinden, kann nicht ganz gut. Also ich bin da selten derjenige, der sagt, boah, die Maske ist so schlecht, ich kann dem nichts abgewinnen. Ich sag dann, ja, war halt damals so, die hatten nicht mehr Geld. Es sind halt Zombies, es sind halt Monster. Obwohl es auch viele Filme gibt mit geringem Budget, die ganz tolle Splatter-Effekte trotzdem gut. Durch tolles Handwerk hinbekommen. Klar, haben, du musst einen guten Handwerker haben, ganz genau. Genau. Wenn du einen guten Artist hast, der kann mit wenig Geld auch geile kann Effekte coole machen. Sachen machen. Da werden wir gleich auch bei unserem potenziell gemeinsamen Film noch drüber sprechen. Über ein spezielles Detail, was durch ganz wenig Geld zustande gekommen ist, aber was sehr ikonisch ist. Das klingt gut. Ich glaube, ich weiß, worum es geht, aber ich kenne die Hintergründe nicht. Und deswegen, also wie gesagt, Maske nicht so toll, aber die Story ist halt auch nichts Weltbewegendes, aber es ist einfach toll umgesetzt. Also ich finde den, wie gesagt, heute immer noch gruselig. Guckt euch den mal an, wenn ihr den nicht kennt. Der ist wirklich von den Kamerafahrten her absolut grandios, weil man hat den Eindruck immer, in dem Moment, wo die Dämonen beschworen wurden, dann kommt die Kamera quasi von außen auf die Hütte zu. Und man hat immer irgendwie den Eindruck, dass es gerade derjenige Dämon, der den nächsten der Jugendlichen dann besetzt, ne? Oder irgendwie vereinnahmt. Und deswegen hat man immer so ein bisschen, wie bei Predator später ja auch, dieses Gefühl, die Perspektive zu ändern. Und du kannst ja nichts dagegen tun. Du siehst ja dann, Also das Böse macht sich gerade hier auf den Weg und dann, ja, dann ist das halt so. Und dann hast du, weiß ich nicht, dann hast du einfach Pech, du weißt, was passiert, aber derjenige, dem es gleich wieder fährt, weiß es nicht. Und so hast du so ein Omni-Wissen, weil du beide Seiten gerade mitkriegst und das macht es halt irgendwie doppelt gruselig. Ein sehr guter Film. Ich finde den wirklich sehr, sehr gut. Ich finde den tatsächlich auch okay gealtert. Das soll was heißen bei einem Film. Mit niedrigem Budget und mit dem Jahrgang, die altern meistens nicht so gut. Ja. Ja. Wobei, mein Film, den ich eigentlich ursprünglich nehmen wollte, den ich aber ausgetauscht habe, weil er doch zu alt war, der ist von 68 und der hatte auch kaum Budget. Und ja, der hat auch insgesamt nicht so viele Effekte und vielleicht auch nicht die allerbesten Schauspieler, aber das ist echt bei dem Film überhaupt nicht relevant, dass der kein Riesenbudget hatte. Und zwar wäre das nämlich gewesen Night of the Living Dead. Ja. Und weil ich den Romero. Halte ich. Ja, der erste Romero. Und den halte ich immer noch für den besten Zombie-Film aller Zeiten und einer der besten Gruselfilme aller Zeiten. Weil der einfach so eine coole Aussage auch hat. Jetzt habe ich den besprochen, obwohl ich den gar nicht auf der Liste habe. Ja, wir werden wahrscheinlich nach unseren Titeln auch noch mal so ein, Honorable Mentions reinbringen und so. Ja, also der erste Film, den unsere unsere Hörer sich angucken sollten. Ja, gut. Bin ich der Meinung. Wenn man den nicht gesehen hat, sollte man das mal nachholen. Ist einfach ein sehr, sehr guter Gruselfilm und Steilvorlage für diverse Dinge. Also ich habe zum Beispiel beim Gucken ist mir aufgefallen, okay, das kenne ich aus Resident Evil, insbesondere 7, oder das kenne ich aus anderen Filmen, zum Beispiel alle Cabin-Horror-Filme, die es dann später gab, danach und so weiter. Also ich halte den auch für einigermaßen wegweisend und federführend für ein bestimmtes Subgenre des Cabin-Horror-Films. Ja, cool. Und witzige Nebenanekdote, Sam Raimi, dann später ja, nachdem der Evil Dead gemacht hat, hat er ja die Spider-Man-Verfilmung mit Tobey Maguire gemacht und Kirsten Dunst. Ich habe keine Ahnung, habe ich nie so richtig, Spider-Man habe ich nie so bewusst geguckt. So. Fand ich absurd. Ja. Aber das war auch zu der Zeit, wo Peter Jackson Herr der Ringe gemacht hat. Und Peter Jackson ist halt auch der übelste, kommt ja aus der übelsten Horror-Fraktion irgendwie. Und da habe ich auch gedacht, wie Peter Jackson macht jetzt, also der hat Bad Taste gemacht und Meet the Feebles und das fiese und Zeug. Ja. Und Brain Dead und so die übelsten Splatter-Geschichten. Ja. Und er macht jetzt Herr der Ringe, aber hat halt einen guten Job gemacht. Ne? Ja, ist obwohl ein bisschen mehr Splatter geworden. Auch Herr der Ringe nicht schlecht getan hätte. Theoretisch ja, aber kannst du eigentlich machen. Ein bisschen mehr Brutalität. Ja. Gut, erster Egal. Film. Check. Gut, mein Film. Mein erster Film ist ein Vampirfilm. Ja. Ich bin ein großer Vampirfilme-Fan. Ja. Und es ist eine Horrorkomödie. Ich habe die hier mal mitgebracht. Und ich finde, mit einem der schönsten Cover-Artworks der Filmgeschichte ist es Fright Night. Durch Zufall entdecken würden, dass in ihrem Nachbarhaus ein nichtmenschliches Wesen wohnt. Etwas Schreckliches, etwas unwahrscheinlich Böses. Und wenn ihnen niemand glauben würde. Nein, Mom, das war kein Albtraum. Weder deine Mutter. Ich habe meine Frau umgebracht. Noch deine Freundin. Charlie, ist das vielleicht ein Trick, um mich wieder rumzukriegen? Nicht einmal die Polizei. Ich weiß ja, dass es verrückt klingt, ich weiß es, aber hören Sie, Lieutenant! Es weiß, dass er es weiß. Er tut alles, um sich zu schützen. Aber es wird alles tun, um sein Geheimnis zu bewahren. Fright Night, die rabenschwarze Nacht. Wenn Sie die Angst lieben, dann könnte das die Nacht Ihres Lebens werden. Fright Night. Hast du den schon mal gesehen? Fright Night? Nee. Gut. Da gibt's auch eine Neuverfilmung von. Wieder mit Colin Farrell, diesem blöden Arschloch. Ach ja, du weißt ja, wir haben ja schon mal darüber geredet, dass der. Ah ja, stimmt, bei Total Recall war da, der dabei. Da kamen wir drauf zu sprechen, genau. Und ja, das ist der Film, den ich mitgebracht habe. Regie Tom Holland. Von den Schauspielern ist jetzt nicht so viel erwähnenswert, bis auf die Schauspielerin der Amy, Amanda Beers, die man aus Eine schrecklich nette Familie als Marcy kennt, in ganz, ganz, ganz jungen Jahren. Ach, aha. Ja, genau. Und ja, im Grunde ist es eine, es war 1988 und FSK 16, ich habe jetzt Quatsch erzählt, der ist von 85, Entschuldigung. Und ja, es ist eine Horrorkomödie und die Handlung ist eigentlich relativ schnell erzählt. Also unser Held ist der Charlie Brewster, ja, ein Teenager, der mit seiner Mutter in einem Haus wohnt, so typisch amerikanischer Vorort irgendwie, ne, so diese typischen Ami-Häuschen. Und nebenan zieht ein neuer Nachbar ein, der Mr. Dandridge. Und Charlie liegt irgendwie mit seiner Freundin im Bett abends, so ein bisschen am Knutschen. Und im Hintergrund läuft so eine Horrorsendung, so ein bisschen so wie Geschichten aus der Gruft mit so einem fiktiven Vampirjäger. Peter Vincent heißt er, ist also ein Schauspieler, der gibt so den Vampirjäger. Und die knutschen so ein bisschen und so. Und er sieht seinen neuen Nachbarn dann so einziehen und die schleppen so suspekte Klamotten in den Keller. Und er denkt schon, oh, der ist nicht so ganz koscher. Und der Typ ist auch sehr charming. Da sind wir wieder beim charming Vampir. Ja. Ja, und haben wir vorhin in der Vorbesprechung mal drüber geredet. Genau. Und irgendwie eine Nacht später sieht er, wie eine Frau, ich glaube, es ist eine Prostituierte, da in das Haus geht, zu diesem neuen Nachbarn. Und die knutschen da wild rum und er zieht sie so ein bisschen aus und Charlie, ja, glotzt einfach und guckt sich das an und sieht dann, dass er Fangzähne hat, der neue Nachbar. Und diese Prostituierte beißt. Und dann kommt er halt auf den Trichter, dass es ein Vampir ist. So, und er will es dann seinem Kumpel erzählen und seiner Freundin erzählen. Und er geht auch zu der Polizei und die gehen sogar in das Haus da rein. Und ihn halten natürlich alle für bekloppt so und keiner glaubt ihm irgendwie. Ne? Was obendrauf kommt noch, ist, dass die Freundin von Charlie irgendwie aussieht wie eine verflossene Liebe des Vampirs von vor vielen hundert Jahren quasi. Und deswegen ist er auch so ein bisschen auf die fixiert und will sich die schnappen so. Naja, auf jeden Fall hilft ihm keiner und keiner glaubt ihn und in seiner Not geht er dann zu diesem Schauspieler, zu diesem Peter Vincent, der auch so aussieht wie so ein richtiger Vampirjäger. Der hat so einen komischen Mantel an mit so einem Überwurf und so eine Sherlock Holmes Mütze und Flock und Hammer und immer so einen Koffer dabei. Also der sieht echt aus wie so ein Vampirjäger. Aus dem Buch oder so. Ja, so, aber von Kitschbuch. Ja, wie so ein ganz früher Helsing so, ne? Ja. Naja. Und das ist seine letzte Hoffnung, genau. Und der glaubt ihm aber erst auch nicht. Er sagt auch, ich bin ja Schauspieler, was ist denn los mit dir? Vampire gibt's nicht. Es kommt im Verlaufe des Filmes noch dazu, dass der Vampir halt gemerkt hat. Ne? Also er hat Charlie auch gesehen. Also als er diese Prostituierte beißt, guckt er ihm in die Augen, die gucken sich an und er zieht so mit seinen langen Fingernägeln dann den Vorhang zu. Mhm. Und er weiß ganz genau, dass Charlie weiß, dass er ein Vampir ist, aber er ist eigentlich ganz cool. Es kommt sogar nochmal zu einem Konflikt und er sagt so irgendwie, vergiss halt einfach alles und dann ist alles cool. So. Kann er aber nicht, er will da nicht für verantwortlich sein, dass da Menschen ermordet werden und er will da was machen. Naja, Peter Vincent glaubt ihm nicht und dann überzeugen Charlies Freundin und Charlies bester Kumpel Peter Vincent quasi so eine fingierte Ermittlung zu starten und die gehen in das Haus dieses Vampires. Und Peter Vincent hat Weihwasser dabei, also normales Wasser, was er vorher abfüllt, aber er sagt, es ist Weihwasser und sagt dann zu diesem Mr. Dandridge, trink das mal. Und er trinkt es dann und es passiert nichts und dann sagen sie, Charlie, guck mal, wenn das Weihwasser gewesen wäre, dann hätte er sich jetzt verwandeln müssen und so. Und jetzt kommt der Casus Knactus, ihm fällt dann so ein kleines Etui runter, wo ein Spiegel drin ist. Und als er das aufhebt, sieht er halt, dass der Vampir kein Spiegelbild hat. Ja. Und von da an vereinen die sich halt und versuchen halt mit vereinten Kräften diesen Vampir dann zu erledigen. Also ein Jugendlicher und ein völlig überforderter alter Schauspieler, der in seinem Leben eigentlich immer nur den Vampirjäger gespielt hat und gar keine Ahnung davon hat. Mhm. So. Und was schön ist an dem Film ist, der schreit einfach in jeder Szene 80er Jahre. Oh. Ja, also die Leute sehen aus wie in den 80ern. Es gibt viel Dauerwelle. Der Vampir sieht aus wie trägt so einen geilen Rollkragenpulli, irgendwie so eine geile Föhnfrisur und ist einfach schwer 80er und ist eine schöne Horrorkomödie mit einer ganz netten Story. Mhm. Mag ich sehr, sehr gerne. Die Story ist auch eigentlich flach irgendwie, aber ich finde, der lebt auch so von seinem Look. Ich mag den sehr gerne. Cool. Ja. Klingt gut. Klingt wirklich ganz gut, ja. Ich will jetzt nicht spoilern, wie es ausgeht. Der Vampir hat natürlich auch noch einen Schergen bei sich, wie das immer so ist. Gibt es auch einen zweiten Teil von, den habe ich aber noch gar nicht gesehen, und wie gesagt, diese Neuverfilmung. Aber es ist eine schöne Horrorkomödie, FSK 16, die, wenn man Freund von 80er-Jahre-Filmen ist, die man dann mag. Die mag man. Ja. Toll, cool. Also kenne ich nicht. Irgendwie der Titel, der kam mir bekannt vor, aber sagte mir jetzt so gar nichts vom Storyplot her. Also wenn du, wollte ich dich gerade nachfragen, wenn du den gerade aktuell nicht brauchst, nehme ich den gerne mal mit, denn das hört sich nach was für mich an. Den habe ich letztens übrigens gesehen, das fand ich total witzig. Der lag beim Mediamarkt in so einer Grabbelkiste mit anderen Gruselfilmen, die hatten die ausgezeichnet mit 6,66 Euro. Geil! Ja, fand ich ganz gut. Da hat aber bestimmt einer Spaß dran gehabt. Ja, ne? Fand ich ganz gut. Das ist ja nicht unbedingt so der Ladenpreis, den man so braucht oder errechnet von der Marge her, aber das ist ja witzig. Den fand ich ganz gut, ja. Ach, schön. Und das ist halt auch so ein Film, den kannst du halt auch gucken mit Leuten, die jetzt nicht so Bock auf richtigen Trouble haben, so auf richtig blutige Vampirfilme oder auf richtig Horror. Der ist stellenweise ein bisschen gruselig, Effekte sind auch nicht immer der Knüller, der hat schönen Charme, der hat coole Musik, und der macht Spaß so. Und danach kannst du auch ins Bett gehen und schlafen. Und ist nicht die ganze Nacht irgendwie gepeinigt von Albträumen. Ja, genau. Ja, das klingt doch cool. Fright Night. So heißt übrigens auch die fiktive Serie, in der Peter Vincent mitspielt. Also Tales, diese Geschichten aus der Gruft, genau. Quasi, ja. Heißt da Fright Night. Ach, witzig. Ja. Finde ich gerade eigentlich ganz lustig, dass ja eine andere Horrorkomödie, ebenfalls von Peter Jackson, The Frighteners heißt. Mit Michael J. Fox, ne? Mit Michael J. Fox, ja, ganz genau. Finde ich absolut fantastisch auch den Film. Ja. Wirklich, wirklich eine große Leistung und total cool effektmäßig gemacht und von der Idee her grandios und einfach Michael J. Fox. Auch gerade übrigens umsonst guckbar, entweder auf Netflix oder Amazon Prime. Ich glaube auch, der wäre. Und Fright Night glaube ich auch. Ja? Ja. Ah, okay. Ich nehme mal mit, aber ich glaube auch. Ja, das klingt gut. Ja. Toll. Ja. Mein erster Film. Jetzt kommen wir zu deinem zweiten Film. Dann kommen wir zu meinem zweiten Film. Da habe ich mich ein bisschen schwer getan, wie gesagt, jetzt kann man das vielleicht sogar schon erraten. Ich wollte ja eigentlich Night of the Living Dead nehmen, habe mich dagegen entschieden, weil er doch zu alt war für unsere 80er, 90er Nummer. Ist es denn noch ein Zombie-Film geblieben? Ja, und da komme ich jetzt quasi drauf, warum das vielleicht zu erraten ist. Es ist natürlich einer der Nachfolger gewesen, denn es gab ja von Romero in der Living Dead Trilogie, in der ersten Trilogie, die er gemacht hat, sozusagen, die ersten drei Zombie-Filme, Night of the Living Dead, Dawn of the Dead und Day of the Dead. Die drei hat er ja gemacht und dann ganz lange nichts und dann ganz spät erst, irgendwie, weiß nicht, 20 Jahre später oder was, kam er dann erst um 2000 rum oder so, kam ja dann Land of the Dead und dann World of the Dead und dann, glaube ich, Diary of the Dead, ne? Meine ich. Ich habe tatsächlich nur Land of the Dead gesehen, die anderen beiden neueren noch nicht. Muss ich unbedingt mal nachholen, weil eigentlich fand ich auch Land of the Dead total großartig. Ich mag einfach George R. Romero. Denn George R. Romero ist nicht nur der Zombie-Obergott und Urvater, sondern auch einfach ein sozialkritischer Filmemacher. Das Schöne an diesen Filmen ist nämlich immer, dass du nicht einfach nur, ja, das sind Zombies, die müssen wir jetzt umbringen und es geht hier ums Überleben, ja, als Thema hast, sondern du hast immer quasi im Kontext des Filmes, wird dir immer vermittelt, ja, das waren ja mal Menschen. Ich habe das Gefühl, du willst unbedingt was sagen. Ja, ich will unbedingt sagen, dass ich mich daran erinnere, dass wir im Englischunterricht bei meinem damals ziemlich coolen Englischlehrer, schöne Grüße an den Herrn Margera, einen Romero-Film mal geguckt haben. Du hast Englisch gehabt bei Bam Margera? Beim Bam Margera habe ich Englisch gehabt. Genau, der ist immer mit dem Skateboard reingefahren, ist dann über so einen Tisch gefallen und hat dann in der Ecke uriniert. Und hat dann so einen dicken Vater, der war auch da, der hat ja auch geschlagen. Oh, ja, der hieß wirklich Herr Margera. Also okay, Datenschutz jetzt völlig ignoriert, aber wenn er das hört, wahrscheinlich nicht schön groß. Wir haben da eingeguckt, Am Ende wird ja auch der einzig Farbige in dem Film dann erschossen, glaube ich. Ne? Genau, das passiert also, im ersten, im Night of the Living Dead. Ja. Und sind halt nicht nur Zombie-Filme, das sind sozialkritische Filme. Aber höchstgradig. Wenn man die richtig schaut. Ja. Ne? Also das muss man sagen. Wenn man da Interesse hat und sich das darauf einlässt, dann ist das so, ja. Voll. Also ich kann ja, ich mache jetzt eh einen ganz kurzen Abriss, weil die Trilogie, man muss die nicht hintereinander weggucken, aber es macht Sinn und es macht auch Spaß. Night of the Living Dead, Zombie-Film, wirklich so ganz, ganz stupide irgendwie, da kommen sie aus dem Grab raus und alle wundern sich, was sind das denn für Kreaturen, und dann verbarrikadieren sie sich in einem Haus und versuchen irgendwie rauszufinden, wie die zu töten sind. Ende. Ne? Und am Ende ist ja, wie gesagt, genau der Punkt, einer von den überlebenden Menschen, die, was heißt Überlebenden, aber einer von denen, die sich ja in dem Haus verbarrikadieren, ist halt ein Farbiger und der wird tatsächlich am Ende erschossen von den Menschen, die die anderen Leute in dem Haus dann rausholen wollen von draußen. Und die glauben einfach, er sei auch ein Zombie. Und hinterfragen das aber nicht. Und das ist so die Metaebene, die er damals schon in einen Zombie-Film 1968 eingebaut hat, was ich halt großartig finde. Natürlich auf einem flachen Level, sag ich mal, das geht noch weiter. Aber das ist nämlich das Schöne an George R. Romero. Das führt er auch in jedem Film weiter. Bei Dawn of the Dead ist es halt so, dass sich die Zombie-Epidemie etwas weiter ausgebreitet hat. Du hast also ein paar Überlebende, die sich versuchen zu verschanzen. Klassisches, ich sag mal, kennt man heutzutage vielleicht eher, wenn man die alten Filme nicht kennt, von The Walking Dead. Klassisches The Walking Dead-Szenario. Jede Staffel versuchen sie sich irgendwo zu verstecken. Ne? Würde ich gleich gerne auch nochmal, auf den Punkt würde ich gerne nochmal eingehen, weil der liegt mir schon jetzt auch auf der Zunge. Ja. Ist eine total krasse Vorlage, auf jeden Fall. Aber im Endeffekt, Romero hat die Zombies quasi erfunden, jedenfalls die Filmzombies. So, der hat die auf jeden Fall salonfähig gemacht. Und für mich ist Night of the Living Dead der erste, ich sag mal, valide und wirklich respektable Zombiefilm. Ja. Und deswegen, der hat da die Vorlage für alles geliefert. Also Resident Evil ist auch zu 90% Romero. Ja. Deswegen, eigentlich hätte, da ist eine kleine Side Note, bevor ich wieder zurück zu dem Film komme, George R. Romero hat ja den Trailer, also so ein Vorab-Trailer zu einem Resident Evil-Film gedreht. Er hat aber dann doch nicht den Zuschlag für das Drehbuch bekommen, was der größte Fehler aller Zeiten war. Über die Resident Evil-Filme brauchen wir sowieso nicht sprechen. Ne? Genau, über die Filme brauchen wir nicht sprechen. Lass aber mal. Ich glaube, wenn Romero einen gemacht hätte, der wäre geil geworden. Ja. Naja, gut. Oder zumindest geil leer. Ja, definitiv. Ich meine, wie gesagt, also alles Mögliche, was in George R. Romeros Film so abgeht, findest du in Resident Evil wieder. Vielleicht mit ein bisschen weniger Sozialkritik, denn das kann man der Serie jetzt nicht unterstellen. Nein. Aber ich finde, das kann man The Walking Dead unterstellen. Also okay, das wäre ein Streitthema für einen eigenen Podcast, theoretisch. Okay, aber ich wollte nochmal darauf eingehen, diese Zombie-Filme, man hat dann immer, also man hat Zombies, man hat irgendwie diesen Gruselaspekt mit Zombies, aber Zombie-Filme gehen ja oft auch mit so einem Untergang der Welt, mit so einem Endzeit-Szenario einher. Ja, weil es halt quasi so eine Art unaufhaltsame Epidemie ist. Es gibt dann kaum noch Kontrollinstanzen, es gibt kein Militär mehr oder nur noch sehr wenig, es gibt keine Polizisten mehr. Und interessant wird es ja bei The Walking Dead auch eigentlich, also ich bin großer Fan, auch wenn ich finde, dass die jetzt mal zum Ende raus die Staffeln immer schwächer wurden, aber im Endeffekt, was ja interessant ist, und das sage ich den Leuten auch immer, die Zombies sind ja nicht das Ding bei The Walking Dead, sondern es ist ja eigentlich viel interessanter, was passiert mit den Menschen, wenn eben diese Kontrollinstanzen, Polizei, Staat, Gesetz, wenn das alles wegfällt, also wenn wir in so einer Endzeit sind und jeder kann machen, was er will und jeder guckt nur auf sich, wie kann ich überleben. Aber dann hast du immer so zwei Bedrohungen, du hast diese Zombie-Viecher auf der einen Seite, aber du hast halt eben auch noch alle anderen Menschen, wo du denkst, ist der mir jetzt wohlgesonnen oder sticht der mir gleich, rammt der mir das Messer in den Rücken, wenn ich mich umdrehe, so, ne? Ja, und da ist nämlich die Blaupause zu finden, meines zweiten Films, den ich nämlich noch gar nicht genannt habe. Ich habe zwar jetzt die ganze Zeit von Romero gesprochen, aber mein zweiter Film ist tatsächlich nicht Dawn of the Dead, obwohl ich den auch toll finde, ne? Das ist ja diese ganze Nummer in dem Einkaufszentrum, wo sich die Menschen Super. Dann im Einkaufszentrum Super. Einschließen. Und auch da kommt ja die sozialkritische Komponente irgendwie erstens, wir sind hier eingeschlossen, wir müssen uns irgendwie beschäftigen, uns ist nämlich langweilig und der Film ist streckenweise auch langweilig. Ist er? Aber mit Absicht, weil der halt einfach vermittelt, die sind da eingepfercht, die haben irgendwie nicht so wirklich die Aussicht darauf, gerettet zu werden. Die versuchen, Kontakt mit der Außenwelt aufzunehmen, aber irgendwie passiert da nicht so viel. Die sind da erstmal eingeschlossen, sind aber auch sicher, deswegen bewegen die sich nicht weg. Und außerdem ist es ein Einkaufszentrum, die haben da Futter, die haben genug zu essen und andere, weiß nicht, selbst Medikamente sind da komplett versorgt eigentlich für eine ganze Weile. Also bleiben die da. Das ist das einzig Logische, was du machst. Kast ja nicht den ganzen Scheiß irgendwie durch die Gegend und setzt sich die Gefahr aus, dann irgendwo zu stranden, wo du nicht mehr sicher bist. Also hängst du in dem Einkaufszentrum rum und es passiert irgendwie dann doch gar nicht so viel. Und dann gehen die da irgendwie shoppen und ziehen sich Sachen an und spielen irgendwie, bauen, weiß nicht, sich einen eigenen Golfkurs. Der eine geht doch aufs Dach irgendwie und schießt mit so einem Jagdgewehr einfach so irgendwelche Zombies ab, genau, so lang macht so, ja, richtig. Oder Golfbälle sind da, glaube ich, auch Teil des Spiels. Ja, ganz genau. Und Everybody's Golf, so. Ja. Und so weiter, ne? Und da hat auch diese Sozialkritik auf eine andere Art und Weise irgendwie so eine bestimmte Rolle. Aber mein Film, den ich für heute Abend ausgewählt habe, meine zweite Nummer, die ich hier ansprechen möchte, ist halt Day of the Dead, der dritte der Originaltrilogie. Würde ich dir jetzt gar nicht sagen, ob ich den schon mal bewusst gesehen habe. Oh, das musst du unbedingt tun. Erzähl mal ganz kurz. Also bei Day of the Dead geht es halt darum, du hast so ein paar Überlebende auf einer Insel. Und du hast so ein paar Militärs, die dann einfach gemeinsam sich in so einer Basis verschanzt haben und dann da versuchen halt zu überleben und auch versuchen, Kontakt mit der Außenwelt aufzunehmen. Ab und zu fliegen die mit dem Helikopter mal raus und gucken mal woanders, ob noch andere Leute irgendwie zu finden sind, die ihn überlebt haben. Und im Endeffekt müssen die sich aber halt zwischendurch immer wieder in ihre Welt zurückverkrümeln, in ihrem Bunker da, weil es einfach inzwischen zu viele sind. So, die ganze Insel ist komplett voll mit Zombies. Und es ist im Prinzip die Weiterführung, ne, von Night of the Living Dead, ein paar Zombies, Dawn of the Dead, sehr viele Zombies und Day of the Dead ist wirklich, alles ist infiziert und die hoffen, dass es vielleicht woanders noch Überlebende gibt und wollen da Kontakt irgendwie aufnehmen, ist aber natürlich sehr schwierig. So, und jetzt ist es bei dem Film gar nicht so, dass du da massenweise Horden von Zombies irgendwie bekämpfst, obwohl es ja prinzipiell mehr gibt. Aber da geht es darum, dass du, ja, in diesem Team von Leuten hast du halt quasi einen Arzt oder einen Wissenschaftler, besser gesagt, der die soziale Reintegration von Zombies erforscht. Das heißt, der überlegt und probiert aus mit einem Zombie-Probanden sozusagen, den hat er Bub genannt. Und Bub ist irgendwie halt an der Kette, an der Halskette, damit er dem... Er forscht nach einem Heilmittel. Nee, er glaubt nicht, dass es ein Heilmittel gibt oder hat aufgegeben oder so. Nee, seine Forschung hat einen anderen Hintergrund und zwar, er versucht, die Urinstinkte der Zombies quasi wieder, beziehungsweise die menschlichen Instinkte der Zombies wieder zu erwecken. Okay. Und zwar kommt er auf die Idee, weil er an den Zombies herum experimentiert, er nimmt denen alle Organe raus, den Magen, die Lunge, alles Gedärme und trotzdem bewegt sich der Körper noch, solange das Gehirn intakt ist. Das ist ja der Gag am Grundprinzip Zombie. Ja. Solange das Gehirn intakt ist, will der Zombie Fleisch essen, Menschenfleisch und Zombie da so durch die Gegend. Und seine Prämisse ist halt, okay, wenn der Zombie keinen Magen hat, dann ist er sich nicht bewusst, dass das überhaupt Sinn ergibt, Fleisch zu fressen. Das heißt, er muss aus Instinkt handeln. So, ich muss essen und deswegen, da kommt ja auch hier so ein Zombie auf vier Beinen an. Wollte ich gerade sagen, wenn es jetzt ein bisschen trappelig wird, das ist der Nepo. Das ist mein Hund. Hallo Nepomuk. Genau, und zwar überlegt er halt, das muss irgendwie einen gewissen Instinkt auslösen, dass du also als Zombie trotzdem Fleisch essen willst. Und deswegen geht er davon aus, dann müssen die Zombies doch bestimmt auch noch so andere Instinkte so grundverankert haben in ihrem Gehirn. Und der Bub, den er da sein Testexperiment, sein Zombie, dem er versucht, Sachen wieder beizubringen, der war offensichtlich ein Militär. Und wenn du dem eine Waffe in die Hand drückst, dann hat er einigermaßen noch so eine Ahnung, was er damit anfangen muss. Mhm. Er zielt damit auf Leute oder lädt die einmal durch. Er kitzelt das halt raus, indem er dem Zombie auch eine Belohnung gibt. Also es ist halt wie wirklich Konditionierung, beziehungsweise so Erlernen von Fähigkeiten. Einfach, ja, okay, mach mal eine Rolle, du kleiner Hund, ne? Oder Katze Hund, oder was weiß ich. Genau, richtig, rein konditioniert. Und dann kriegt er halt Fleisch zu fressen, weil das ist das, was der Zombie will. Ein Zombie will Fleisch fressen. So, und dann versucht er ihm halt beizubringen, okay, pass auf, dann mach doch mal dies und mach doch mal das, dann kriegst du auch dein Fleisch. Und natürlich ist das auch eine moralische Frage, die sich da stellt, weil er füttert seinen Test-Zombie, sein Experiment und irgendwie so sein ja, aktuelles Lebenswerk sozusagen, weil er da in der Militär-Facility, wo die da feststecken, halt auch sonst nichts anderes zu tun hat, füttert er halt mit den Menschen, die dort unten von den Zombies tatsächlich dann doch sterben. Das heißt, die Soldaten, die dann doch draufgehen, während sie irgendwie gegen die Zombies kämpfen, so, die sackt er sich ein und die verarbeitet er dann weiter. Und das ist auch der Punkt, wo dann der total psychotische und vollkommen durchgeknallte Militär-Captain, der sich da quasi behauptet und der da einfach die Macht da unten an sich reißen möchte, dann durchdreht. So, der kriegt das mit, tickt dann aus und sagt, ja, das sind meine Männer, die du hier verfütterst an deine scheiß Experimente und das macht ja überhaupt keinen Sinn. Und die sind jetzt tot, aber in ethischer Hinsicht natürlich fragwürdig. So, richtig, klar. Genau. Ne? Aber die begraben die halt auch nicht oder was. Und deswegen ist es alles so eine Sache. Also der Film, der hat halt wirklich diese sozialkritische Komponente. Könnte man Zombies vielleicht in die soziale Gesellschaft wieder reintegrieren? Finde ich interessant. Finde ich einen spannenden Ansatz. Und halt einfach dieses moralische, was machen wir denn in dem Fall? Also theoretisch könnte man in dem Film, hätte man auch sagen können, okay, wir haben nichts mehr zu essen. Essen wir jetzt vielleicht die toten Menschen. Wobei das keinen Sinn macht, weil die Zombie-Legende ja sagt, wenn du gebissen wirst, dann wirst du infiziert. Dann solltest du vielleicht auch kein infiziertes Menschenfleisch essen. Ja, obwohl, bist du fertig mit dem Film? Hast du noch was zu dem Film jetzt gerade? Oder war das jetzt so ein abschließendes? Nee, das war eigentlich so, weil ich will auch nicht zu viel spoilern. Guck den an, der ist wahnsinnig, der ist interessant und spannend. Und vor allen Dingen hat er diese sozialkritische Komponente, die wahnsinnig cool ist. Weil dann sollten wir, obwohl du jetzt gerade sagst, das macht wenig Sinn, sollten wir uns den Zombie-Mythos vielleicht nochmal angucken, weil du hast ja jetzt keinen Zombie-Film mehr dabei. Und da gibt es immer so ein paar Sachen, die ich mich persönlich frage. Zum Beispiel, also es gibt ja immer diesen Glauben, wenn du gebissen wirst, dann wirst du auch zum Zombie. So. Du hast ja gerade schon gesagt, Zombies essen eigentlich Fleisch. Warum essen denn Zombies die Menschen nicht auf? Also wie entstehen denn Zombies? Normalerweise, also so eine Zombie-Horde fällt über einen Menschen her, in ganz vielen Filmen. Und irgendwie, weiß ich nicht, ein paar Minuten später siehst du den Typ halt eben auch als Zombie. Also warum fressen die denn ihn denn nicht komplett das Fleisch von den Knochen? Ja. Das habe ich noch nicht. Die knabbern die immer nur so an und dann hauen die ab. Das ist so das Erste. Ja, das würde ich so nicht unterschreiben. Es gibt genug, gerade in den Romero-Filmen, aber auch in vielen anderen Zombie-Filmen, gibt es genug Szenen, wo wirklich, keine Ahnung, 4, 5, 6, 7, 8 Zombies sich über einen Typen herfallen und den komplett auseinandernehmen. Ja. Okay, also bei The Walking Dead ist es ja oft anders. Dann gibt es ja auch so Szenen, wo die Leute einfach echt mit Zombie-Blut voll sind, von oben bis unten. Ob das jetzt eben bei The Walking Dead ist oder gibt da auch diesen Zombie-Film-Komödie da, wie heißt die denn nochmal, mit dem Typen davon, Hot Fuzz. Ach so, Shaun of the Dead. Shaun of the Dead und so, wo die einfach die mit Knüppeln kaputt prügeln. Und müsste man da nicht auch irgendwie infiziert sein, wenn man so komplett in Blut getunkt ist? Weiß ich auch nicht. Ja gut, da müsste man jetzt irgendwie den Arzt zu fragen, ja. Wie ist denn das so mit Virenverbreitung, ne? Und in Infizierung, wenn du jetzt also dich mit Blut einschmierst. Gut, auf der anderen Seite, also wir kennen das ja mit anderen Blutkrankheiten, also ja, Krankheiten, die über Körperflüssigkeiten übertragen werden. Wenn die Haut intakt ist, ne? Ja, vor allen Dingen, das muss ja mit Schleimhaut in Kontakt werden. Ja, ja. Solange du also nicht das Blut aus einem Zombie heraustrinkst. Gut. Das ist vielleicht wie das HIV-Virus. Aber es ist ja vielleicht auch der Speichel so. Man weiß es nicht. Ja, aber wie gesagt, also das HIV-Virus zum Beispiel, das wird auch übertragen über Körperflüssigkeiten, aber halt nur solange es nicht an die Luft kommt. Solange die Körperflüssigkeit, egal welche, aber jetzt hauptsächlich Blut, weil die Konzentration da am höchsten ist, an die Luft gelangt, dann passiert da nichts mehr mit. Ja. Ne? Deswegen, das muss quasi luftdicht abgeschlossen sein, deswegen ist es ja eine sexuell übertragbare Krankheit, weil da ist es luftdicht abgeschlossen, der Übertragungsmoment, das ist halt direkt auf Schleimhaut und dann hast du halt, dann bist du halt infiziert. Ja. Bei Zombies ist es nicht so, die haben offensichtlich die Bakterien auf den Zähnen sozusagen oder in ihrem Sabber und wenn du gebissen wirst, zack, bist du infiziert. Das ist einfach Grundprämisse, das wird nie erklärt, medizinisch oder so, kenne ich keinen Film, wo das mal richtig aufgerollt wird oder so. Ist einfach so, du wirst gebissen, bist infiziert, Ende. Ja. Also von daher, ich nehme das auch als Postulat einfach so an. Okay. Also wenn es irgendwann Zombies gibt, dann weiß ich, das ist das, woran ich glaube. Mhm. Kopfschuss macht den kaputt und wenn ich gebissen werde, dann... Dann gibt es ja noch diese typische Kontroverse, schnelle Zombies gegen langsame Zombies. Langsame Zombies. Langsame Zombies. Es gibt keine anderen Zombies. Okay. Schnelle Zombies sind keine Zombies. Sind Zombies bei 28 Days Later sind, glaube ich, schnell, ne? Ja. Magst du nicht? Nein. Okay. Da bin ich super puristisch. Da bist du super puristisch. Da bin ich extrem penibel. Also, okay. Schnelle, ich mag auch 28 Days Later nicht. Scheiß Film. Okay. Ja. Alles klar. Gut. Dein Zombie-Film. Muss man mal gesagt haben. Dein Zombie-Film ist abgeschlossen. Ja, das wär mein zweiter Film gewesen. Ich würde gerne an der Stelle mal kurz den Trailer von Day of the Dead einspielen. Ja. Der ist interessant eigentlich und macht vielleicht ein bisschen Stimmung. Und danach hören wir uns wieder und sprechen über deinen zweiten Film. Genau. First came the night, then came the dawn. Now comes the most eagerly awaited day in horror film history. George A. Romero's Day of the Dead. We've been punished by the Creator. He visited a curse. Hello! Is anyone there? For the few remaining, their only hope of survival is to find a cure. You're wasting time trying to define what's happening. But the odds are against them. We're in the minority now. Something like 400,000 to one by my calculations. And so is Captain Rhodes. Anybody else have any questions about the way things are going to run around here from now on? Their one chance is Bub. It's working on instinct, a deep, dark, primordial instinct. But their time is running out. They can be fooled, don't you see? They can be tricked into being good little girls and boys. Same way we were tricked into it on a promise of some reward to come. But when the tricks wouldn't work... Learning. Their world fell apart. Let him go, God damn it! I'll cut you in half. Shoot that woman or you're dead. It wasn't very nice, you know. That wasn't very nice at all. You can just sit there in the dark. Think about what you've done. Think about it. The dead shall have their day. Day of the Dead. Extraordinary, isn't it? Ich fange mit meinem zweiten Film an. Genau, ich habe mir einen Film ausgesucht, den ich immer noch nicht so ganz entspannt gucken kann, der mich immer noch ziemlich mitnimmt, den ich persönlich für einen der gruseligsten Filme aller Zeiten halte. Oh, jetzt bin ich sehr gespannt. Ja, und zwar habe ich den ersten Alien genommen. Okay. Ja, also der erste Alien im Vergleich zum zweiten Teil, der ja sehr actionlastig ist, ist ja im Grunde ein Science-Fiction-Horrorfilm. Hier ist der interplanetarische Raumfrachter Nostromo auf dem Flug von den Solomons zur Erde. 8092409. Sie hat ein Funksignal aufgefangen, das unbekannten Ursprungs ist und uns aus dem Hyperschlaf geholt, damit wir es überprüfen. Hast du ein Funksignal hier draußen? Ja. Wir sind ein Handelsschiff und kein Rettungskreuzer. Genau. Es steht da eine Klausel in jedem Vertrag, in der es ausdrücklich heißt, dass allen systematischen Funksignalen, die eventuell intelligenten Ursprungs sind, nachgegangen werden muss. Als Konventionalstrafe würden ihre Prozente gestrichen. Keinen Pfennig sehen Sie. Deutlich genug? Ja, klar. Ja. Kannst dann weitergehen? Ja. Sehen wir es uns an. Ich fange vielleicht mal ganz kurz an zu sagen, der ist halt auch von 79, also auch damit habe ich mich für unseren 80er-Jahre-Podcast eigentlich schon wieder disqualifiziert, so wie vielleicht mit dem potenziellen Film, der gleich noch kommt. Ja, und ich muss mal ganz kurz reingrätschen. Alien 1 ist mein dritter Film. Ach, Alien 1 ist dein dritter Film? Also ist das, was du gedacht hast, was mein dritter Film wäre, ist gar nicht meiner Liste. Ist gar nicht so. Nee. Surprise, surprise, sagt ja, der Franzose. Ja, quelle Chance. Ja, dann können wir ja jetzt quasi zusammen sprechen über den Film. Ja, wir ganz genau. Das tut mir leid, dann hätte ich jetzt den anderen erst genannt. Ich war fest davon überzeugt, dass der Film, den ich gleich nenne, der Film ist, den wir gemeinsam haben. Krass, ich bin sehr gespannt. Ja. Tatsächlich bei mir auch, Alien 1 ist bei mir fast sogar, also wenn ich jetzt die drei priorisieren müsste, würde ich wahrscheinlich sogar Alien 1 als Nummer 1 nehmen. Ja. Weil der einfach, ich sehe das genauso wie du, das ist ein Film, der nimmt einen mit. Der ist heutzutage filmisch immer noch absolut genial. Ja, das ist ein Meilenstein. Das ist ein Meilenstein. Der setzt auch viele Maßstäbe in vielerlei Hinsicht. Also der hat ja auch einfach ein Universum geschaffen, dieses Alien-Universum, und eins der ikonischsten Filmmonster aller Zeiten. Ne? Absolut. Also, schon allein die Tatsache, dass der, also es Ridley Scott, H.R. Giger, angeheuert hat, sozusagen, um das Monster zu designen. Schon allein die Idee, normalerweise hast du halt irgendjemanden, einen Kostümdesigner, einen Monsterdesigner, irgendwie so einen Typ am Set oder halt in deinem Team, aber so einen richtigen Künstler irgendwie an Land zu holen, zu sagen, pass mal auf, dein Kram ist so krank und so geil, ich stell mir für das, was ich mache, dein Zeug am allerbesten vor, würdest du mir ein Alien so und so und so designen? Genau, dann macht er das, und der hat ja, um das mal vorwegzunehmen, das fand ich nämlich bei meiner Recherche interessant, H.R. Giger hat ja für den Film einen Oscar für das Alien-Design gewonnen. Genau. Dann muss man sich mal wegstecken. Ja, und er hat den Mikrofonständer von Jonathan Davis. Den hat er auch designt. Den hat er auch designt. Richtig, so. Ja, stimmt. Genau, also was hat man jetzt gesagt? 79, ne? Ja. Also, einmal natürlich schauspielerische Glanzleistung auch von Sigourney Weaver, die ja auch dann zu dem Zeitpunkt auch eine der ersten richtigen Action-Heldinnen oder einer der ersten richtigen weiblichen Heldentyp so spielt. Ja, also eine weibliche Protagonistin, die jetzt nicht meinetwegen in einem Liebesfilm oder nein, so und gestartet nicht, die hat, die sondern richtig einen Actionfilm, einen Horrorfilm. Weibliche Attribute, sondern die tough ist und die sich durchbeißt. Ne? Und die auch nicht so ein Side-Character ist jetzt wie eine Jamie Lee Curtis, die quasi das Opfer war, ne? Sondern hier eigentlich ja auch, sie ist ja auch im Prinzip in der Opferrolle, weil sie ja gejagt wird, aber sie gewinnt ja am Ende, gut, Jamie Lee Curtis auch, aber auf eine andere Art und Weise. Sie ist einfach, wie du schon sagst, sie ist mega tough. Und die Produzenten haben es tatsächlich, die wollten es nicht. Und die wollten einen männlichen, hat das durchgedrückt. Genau, einen männlichen Protagonisten haben. Genau, jetzt hätten wir noch sagen müssen, Ridley Scott natürlich. Handlungsmäßig, ganz kurz, ne, spielt im Jahr 2122. Es gibt ja dieses Raumschiff, diesen Erzfrachter irgendwie, der auf so einem Planet war, um da Erz irgendwie zu gewinnen. Und die sind auf der Heimreise zur Erde zurück und liegen alle so in ihrem Schlaf da. Ne? Genau. Und dann kommt plötzlich ein Signal an und man denkt, das ist ein Notsignal von einem unbewohnten Planeten oder einem unbewohnten Stern. Oder Stern. Also oder Schiff, genau. Was auf einem Stern oder einem Planet. Ich bin kein Physiker oder kein Astronom, ich weiß nicht, wo die Unterschiede sind jetzt zwischen Planet und Zwergplanet, also irgendwie. Also es ist aber ein Himmelskörper, nicht ein Schiff. Ich dachte, es wäre irgendwie aus dem Schiff gekommen. Ist es nicht ein Schiff, was auf so einem Planeten halt. Ach so rum, was ist dann liegt, was halt so, ne? Ist oder was weiß ich, und, ja genau. Sie betreten dieses Schiff, ist glaube ich ein außerirdisches Schiff irgendwie, und finden da auch irgendwie Leichen oder ein Skelett zumindest und erforschen das alles. Und irgendwann entdecken sie halt diese ganz berühmten Alien-Eier. Ja. Ne? So sind diese, hat, also wie sehr, sehr große, ich sag mal bestimmt so einen halben Meter große Eier. Ja. So ein bisschen von so einer Schleimschicht umzogen und einer. Und auch so in den Boden verankert, als ob die quasi, als ob jedes Ei sein eigenes Nest hätte. Und dann aber auch mit so einer Art Schleimschicht oder was weiß ich, mit irgendwie so einer Art Schleimharz oder so einfach fixiert wurde, und du hast dann da einfach diese Eier, die mal auf dem Boden so wie verankert oder verwachsen sind, genau. Genau. Und die gucken sich diese Eier ja irgendwie an und dann das Ei öffnet sich irgendwie langsam, durch welchen Mechanismus auch immer, Und dann kommt ja im Grunde das erste Alien schon zum Vorschein, nämlich der berühmte Facehugger, also diese kleinen Viecher, die so ein bisschen aussehen wie eine Hand, wie ein Handschwanz, die einem ins Gesicht springen und einem mit dem Schwanz irgendwie die Luftröhre zuschnüren. Und das ist ja so die erste Entwicklungsstufe dieses Aliens. Er pflanzt ja dann dem Menschen ein Parasit ein, der dann wiederum in deinen Eingeweiden, in deinem Magen wächst. Heranwächst und dann kommt das Alien. Ja. Und im Grunde, ohne jetzt zu viel zu spoilern, es mag Leute geben, die diesen Film noch nie bewusst gesehen haben, das kann ja durchaus sein, je nachdem, wie jung unsere Zuhörer auch sind, dann geht es im Grunde darum, also es gibt dann ein Alien, und dieses Alien, auch da sind wir wieder bei biologischen Prinzipien. Ich weiß nicht, was für ein Stoffwechsel dieses Viech haben muss. Das ist aber dann wächst unfassbar brutal schnell. Das ist innerhalb von wenigen Stunden von einem kleinen, ja, ich sag mal, Hundewelpen großen Wurm, Geschöpfwurm zu einem 2,50 Meter, 3 Meter großen Riesenmuskel-Alien wird. Ja, ne? Also, mit Exoskelett und allem drum und dran. So ein bisschen aus wie so ein Reptil, so ein bisschen langer Schwanz, so eine Mischung, oder fast so ein bisschen auch wie so ein Dinosaurier, kann man fast sagen. Ne? Gigantischen Bananenkopf irgendwie. Genau. Und so einem komischen nach vorschießenden, rausschießen, wie so ein Harpunengebiss. Hat es doch, das kann auch den Mund aufmachen und dann kommt nochmal so ein Kiefer raus. Genau, richtig, aus dem Mund, wie eine Zunge, ja. Aber es ist ja dann eigentlich noch ein extra Mund da dran. Genau, Mund im Mund. Und wenn man es verletzt, wenn man es anschießt, dann blutet es, aber es blutet Säure. Das ist auch so geil. Wie viel Sinn das macht, dass das Säure, also das, warum das Alien sich nicht von innen zersetzt und warum es so, wissen wir nicht. Auf jeden Fall, was wir wissen ist, es ist groß, es ist dem Menschen völlig überlegen. Es hat Instinkte, es ist ein Raubtier, es ist im Grunde das Raubtier, also ob jetzt, vielleicht müsste man gucken, entweder Predator oder Alien, das ist ja auch so eine Fehde, aber es ist ein Raubtier, es ist den Menschen überlegen, auf diesem dunklen Raumschiff ist es natürlich, gibt es viele Gänge und viele so, ne, so Luken und so was, und im Grunde geht es dann eben darum, dass dieses Alien sich halt die übrigen Besatzungsmitglieder schnappen will. Die haben diesem Alien eigentlich nichts entgegenzusetzen, jetzt körperlich, sag ich mal so. Ne? Nee, keiner hat so irgendwie eine wirkliche richtige weder Chance. Weder mit Kraft noch, du siehst es halt nicht, du hörst es nicht, das Ding ist super schnell, es ist super leise und ist einfach seinen Opfern völlig überlegen. Und das, finde ich, macht den Film einfach so gruselig. So. Ganz genau. Er ist sehr dunkel auch. Ja, extrem dunkel gedreht, weil sich das Ganze auf diesem Schiff halt abspielt. Und die muss sich die ganze Zeit, also alle Besatzungsmitglieder versuchen sich auch die ganze Zeit irgendwie zu verstecken, versuchen irgendwie das Alien aber auch ausfindig zu machen, um dann halt dem entweder nicht in die Arme zu rennen oder vielleicht irgendwas dagegen zu tun, versuchen halt sich dann auch irgendwie zu wehren. Der Gag an dem Film ist ja vor allen Dingen auch, es gibt nur ein Alien. Also in diesem Film ist eins dieser Viecher der Antagonist. Und der zweite Kniff daran ist, dass du als Zuschauer das ganz, ganz lange Zeit nicht zu Gesicht kriegst. Das ist das Ding. Das heißt, du hörst das Teil, du siehst, wenn das irgendwie mal einen von den Leuten irgendwie wegcatcht, dann verschwindet da mal jemand oder dann siehst du mal den Schwanz irgendwie um die Ecke schleichen oder so oder vielleicht mal eine halbe Silhouette oder sowas. Aber so richtig sehen tust du das Biest halt erst echt am Ende. Und das hat so einen richtigen Endboss-Faktor. Ne? Du bist da nicht drauf vorbereitet und dann kommt das an und du siehst das und dann, das ist die Spannung, die da so ansteigt, weil du genau weißt, dass es überlegen ist und das ist total, naja, es ist halt so ein Übermonster. Mhm. Du weißt aber nicht, wie es aussieht, es ist unglaublich. Und sie sind ja dann auch schon auf dem Weg zur Erde zurück, also nachdem dieser, der Kane, glaube ich, der wird ja befallen dann und dann erholt er sich erstmal wieder und die fliegen ja zur Erde zurück und haben im Grunde dieses Viech an Bord. Und wie gesagt, wir haben schon gesagt, das hat einen ziemlich schnellen Stoffwechsel und so. Also man will das ja auch nicht auf der Erde haben. Wer weiß, was dann passiert. Und dann kommt ja auch diese Szene, wo dieses Baby-Alien aus dem Bauch seines Opfers hervorbricht, die ja, glaube ich, ich weiß nicht, in jedem, also weiß ich nicht, ständig parodiert wird. Ich glaube, bei den Simpsons gibt es, ich glaube, bei Family Guy gibt es. Schönste Szene, für mich immer noch stärkste Parodieszene, Spaceballs. Spaceballs, naja, also da gibt es ja auch, das kennt ja auch jeder. Naja, auf jeden Fall, den Film, den mag ich wirklich sehr, sehr gerne, aber der nimmt mich immer sehr, sehr mit. Weil er dunkel ist, weil er gruselig ist und weil man einfach Angst vor diesem Viech hat. So. Ich finde, es hat auch nichts, weiß ich nicht, nichts Softes. Ich meine, Giger sowieso nie. Nee, Giger ist ja immer... Der ist ja bekannt für seine komischen, weiß ich nicht, Biomechanik, Horrorklamotten da, aber das hat so nichts, wo man so denkt, geht jetzt, sondern ist von sagen wir mal, vom Scheitel bis zum Fuß ist das brutaler Ding. Ja, ganz genau. Und so ist eigentlich auch der Film. Der ist von vorne bis hinten. Am Anfang weiß man noch nicht so genau, wo geht's hin, aber relativ schnell wird klar, das wird kein Cakewalk, so sagt man auf Englisch, ne? Und es ist kein Pappenspiel, die ganze Nummer. Und die Atmosphäre in diesem Film ist wirklich kaum erreicht in irgendwelchen Science-Fiction-Filmen, die danach kamen. Und außerdem hat er einfach alles beeinflusst. Also zum Beispiel, also wirklich jedes Videospiel, was im Weltraum stattfindet, was irgendwie einigermaßen auf Horror abzieht, also Dead Space hat mich hundertprozentig Alien. Hat mich sehr daran erinnert, ja. Und es gibt ja auch Event Horizon oder genau, die Alien-Spiele, klar, ne? Aber das Neue für die, was ist das? Wie heißt das nochmal? Alien. Boah, es gab in letzter Zeit zu viele. Es gibt da auch eins für die PlayStation 4 irgendwie. Ich weiß gar nicht genau, wie das heißt. Isolation. Alien Isolation. Wo du auch halt irgendwie echt immer nur so sneaky unterwegs bist. Ja. Ich meine, es gibt auch viel so Space Marines Kram, wo dann mit Ballern und so, aber... Weil ja auch eigentlich kein, also nicht verwunderlich ist, denn man muss ja sagen, Alien hat natürlich durch den Erfolg auch eine Reihe spendiert bekommen, also eine Reihe an Nachfolgern. Es gibt Alien 2, der sich Aliens nennt, genau. Also eigentlich clever betitelt. Finde ich noch ganz okay, was ganz anderes. Vollkommen anders, einfach richtiger Actionfilm, ja, so Marines, richtig 80er, Marines, genau, richtig dicke so. Knarren, Wumpen, ist so, Panzer. Ist, im Prinzip ist das Gears of War der Film. So, ja, nur nicht auf der Erde und mit Aliens, aber... Und ohne Kettensägen an Knarren. Ohne Kettensägen, aber trotzdem, ja. wir sind die Badass Motherfuckers und wir müssen hier die Aliens abschlachten. Und ja, und dann Alien 3 war dann David Fincher, wenn mich nicht alles täuscht. Oder war hat der Alien 4 gemacht? Alien 4 ist doch, glaube ich, die Wiedergeburt, ne? Ist das richtig? Ja. Den fand ich schwach, übrigens. Also ich fand und die Alien, erst... Und Alien 3 ist doch auf diesem Gefängnis. Genau, der ist in diesem komischen Gefängnis. Den fand ich ein bisschen langweilig. Und wenn mich nicht alles täuscht, dann ist es schon wieder... David Fincher ist Alien 3, ja. Ja, von 92, genau. Und der hat mich enttäuscht in dem Belang, dass ich eigentlich David Fincher total gerne mag. David Fincher hat ja 7 zum Beispiel gemacht. Mhm. Und 7 finde ich Wahnsinn. Einer der spannendsten Filme aller Zeiten. Einfach mit einem asozialen Ende. Das ist so fürchterlich. Und also in einer positiven Art und Weise, weil er halt spannend ist. Aber trotzdem fies. Und ich fand Alien 3 einfach langweilig. Viele Leute mögen den auch, weil da gibt's ja auch so eine Art sozialkritischen Aspekt in diesem Gefängnis und wie da das Regime so funktioniert und die Ripley, die ist ja dann Sigourney Weavers Charakter. Genau, ich finde auch irgendwie auch der Einsatz der Aliens, der ist da irgendwie langweilig und bei Alien Wiedergeburt, bei Alien 4 ist es ja dann so, dass es dann irgendwie eine Klone gibt und dann da wurde es mir einfach irgendwann zu abgedreht. Ja. So, und dann, wenn wir 4, über die gesamte Reihe reden... 4, finde ich, ist jetzt wie 2, aber in schlecht. Ist auch wieder sehr actionlastig. Du hast auch wieder diese so verschiedene Typen da, die schwer bewaffnet sind. Winona Ryder spielt eine Rolle. Ja, die mag ich gerne, aber das hilft da auch nicht mehr. Nee, leider nicht. Und dann kommt, glaube ich, Alien Covenant, ist, glaube ich, 5 Und Prometheus kam zuerst. Und dann kommt Covenant. Ich habe die Box drüben stehen übrigens, also... Wir sollten auf jeden Fall auch mal einen Alien-Predator-Podcast machen. Das ist natürlich dann der nächste Schritt. Und Alien vs. Predator gab es ja auch schon vorher, tatsächlich. Also vor jetzt Covenant oder Prometheus. Als Crossover. Als Crossover. Ja, und genau. Dann auch einen Film. Genau. Und auch Spiele. Ja. es macht auch total viel Sinn. Also theoretisch, wenn du sagst, okay, im Universum, ne, wir können uns nicht vorstellen, was es da alles gibt. Nein. Prinzipiell ist es möglich, dass es Predators und Aliens gibt in der Form. Ja. Und warum dann nicht ein Crossover machen? Eigentlich, ich finde das nicht weit hergeholt. Nein, ich finde das auch nicht weit hergeholt. Ich muss ganz ehrlich sagen, die beiden Teile Alien vs. Predator finde ich beide grottenschlecht. Ich habe sie beide drüben stehen, auch einfach nur für die Sammlung. Ich mochte den ersten Predator sehr gern, den zweiten auch noch. AVP finde ich ist grandioser Bullshit. Ja. Und ich finde auch, die haben die... Die Idee ist gut, aber ich finde es ein... Ja, aber ich finde, die haben die Aliens einfach sehr beschnitten da. Also sie haben sie echt so als... so als Bespaßungswerkzeug der Predator so kommen. Und das macht gar keinen Sinn. Die Predator sind halt auch krasse Jäger und so weiter, aber die Aliens doch auch. Aber als wenn die nur dazu da sind, von dem Predator gejagt zu werden, so. Na, da, damit vertreiben die sich ja die Zeit. Die sperren ja so ein Viech da unten in so eine Pyramide ein, irgendwie so in so eine unterirdische, ne? Da, wo sich dann immer die Gänge verschieben, da ist auch diese Königin und dann müssen da die jungen Predator so als Mutprobe da irgendwie rein und die erlegen und so. Weiß ich nicht, finde ich doof. Ja. Die teilen sich ein Universum, ja gut, ich meine, über Predator ist noch eine ganz andere Geschichte. Da ist auch viel Schindluder mitgetrieben worden, filmisch. Ich glaube auch jetzt jüngst erst wieder. Ich glaube, der neue ist auch nicht gut. Mhm. So, ich habe auch Schlechtes gehört, aber ich erwarte auch nichts. Aber sagen wir mal, der Ur-Alien, der erste Film Alien, das ist schon ein ziemlich harter Horrorfilm. Ja. Und wie gesagt, ist halt auch ein ganz anderes Setting. Vielleicht ist es deswegen auch so bedrohlich. Ich habe mal irgendwann auch in einem anderen Podcast gehört, ich kenne den genauen Namen nicht dafür, aber es gibt da halt so eine Theorie, dass warum Menschen Angst vor Spinnen haben. Und da gibt es einen ganz bestimmten Begriff für. Und zwar haben Menschen immer davor Angst, was dem Menschen am unähnlichsten ist. Also all die Tiere, die möglichst wenig nach Mensch aussehen, machen uns total Angst. Deswegen haben wir tendenziell eher Angst vor Spinnen als vor Hunden. So, ne? Ja. Und das ist halt auch so ein Ding. Du teilst dem mit dem Viech nix. Ja. So, das sieht komplett anders aus. Es ist größer, es hat so einen komischen Kopf. Es hat auch nicht mal Blut. Es hat Säure und so. Also das ist schon, ich finde, das ist schon echt mit, wenn nicht das ikonischste Filmmonster aller Zeiten. Ja, ich finde es auch noch krasser als Predator. Ja, auf jeden Fall. Weil so. Der Predator, der ist halt einfach, ich finde den auch, der ist ja extrem humanoid. Voll. Ist halt ein Menschenkörper und dann hat er halt diesen komischen Helm da. Kopf oder Helm oder wie auch immer. Dreadlocks drunter. Genau. Ja. Also irgendwie ist halt, weiß ich gar nicht. Nee, das Alien ist auf jeden Fall definitiv, und da greift einfach diese Kunst, die HR Giga da reinbringt. Mhm. Das Ding ist halt so durchdesignt. Ich meine, ja, es sieht halt aus wie ein gigantischer Penis. Kopf, ne? Ja, klar, aber ich meine, bei Giga sieht alles aus wie ein gigantischer Penis. Also ist halt extrem fallisch und extrem sexueller Künstler. So, ja, der hat ja auch immer diese nackten Brüste dann noch. Ich glaube, dieser Mikrofonständer da von Jonathan Davis ist auch so eine halbnackte Frau. Ja, ja, genau. Das ist im Prinzip einfach wie so eine Galionsfigur. Ja, ja, aber auch so ein bisschen auf mit Kopf, wo dann das Mikro reinkommt. Und Biomechanik. Ist ja okay, man. Du kannst ja irgendwie nackte Körperteile kannst du ja irgendwie in deine Kunst mit einfließen lassen. Und da kannst du auch Horror mit betreiben und so weiter. Das macht ein John Dyer Basley auch. Der baut auch überall Brüste und Penisse auf seine Covers ein. Auf eine extrem ästhetische Art und Weise, wie ich finde. Der Gitarrist und Sänger von Baroness, falls das irgendjemand was sagt. Ja, Baroness sagt mir was, ich kannte jetzt den Namen des Sängers nicht. Die haben ja auch schon immer mega geiles Artwork für ihre, das für ihre Platten. So. Da habe ich immer, so gedacht, das ist ein bisschen wie bei Quellattack, so habe ich immer gedacht, so, das könntest du ja 1:1 so tätowieren lassen. Ja, absolut. So als vollkommen geil. Also eine Mischung aus Art Deco und halt so komischen Monstermutanten, so bei dem Quellattack-Cover hast du ja auch die Eule mit den Tentakelarmen dran und was weiß ich, also, nee, großartig, toller Künstler, und aber da auch immer so leichte sexuelle Anspielungen drauf, muss man drauf achten, das ist eigentlich ganz, ganz witzig, aber halt jetzt nicht irgendwie pervers oder so, ist einfach nur eine schöne Verschmelzung von Natur und Mensch, ist irgendwie ganz, ganz nett, ganz im Gegenteil zu HR Giga, wo einfach alles gritty und düster und ekelhaft ist. Voll. Und einfach auf allen möglichen Metal-Covern irgendwie HR Giga-Logos und Designs. Der Typ ist auch super strange. Ja. Ich habe den mal irgendwie im Fernsehen gesehen, da haben sie ihn mal, also der ganze Typ ist irgendwie komisch. So. Weiß ich nicht, habe ich mich noch nie so wirklich mit befasst. Ich finde sein Alien halt cool, aber sonst bin ich jetzt nicht der größte Giga-Fan. Ne, ich auch nicht. Ich würde mir sowas, also ich bräuchte von dem nix, ne? Nee, zu Hause muss ich mir da auch null, nichts hinstellen. Null. Aber der Film ist schon, also das Monster ist der Wahnsinn, der Film ist der Wahnsinn. Wer im Jahr 2018 Alien noch nicht gesehen hat und einen gruseligen Abend haben will, sollte den auf jeden Fall mal reinschmeißen. Das ist tatsächlich auch ein Film, der ist wahnsinnig gut gealtert. Und wie gesagt, der ist von 79. Ja, der ist wirklich Wahnsinn. Das ist, also da kann man auch nicht von einem Film aus den 70ern sprechen. Nee. Wenn du dir die anderen Filme anguckst. Der ist so futuristisch und der ist so gut gedreht auch. Wenn du sowas in den historischen Kontext setzt, dann das passt nicht rein. Das passt null rein. Also den finde ich. Ja, da haben wir unsere Gemeinsamkeit schon gefunden. Tatsächlich ist es Alien. Das ist ja der Wahnsinn. Ich hätte gedacht, jetzt kommt die gleich. Ja, also da ich ja meine beiden Filme schon weg habe und jetzt durch Alien meinen dritten, kommen wir jetzt sowieso zu deinem dritten Film, ach so, von dem du dachtest, dass der, also dass das der Film wäre, den wir gemeinsam uns auswählen. Ja. Jetzt bin ich extrem gespannt. Ja, hast du denn eine Idee? Also ich hatte ja von vornherein, du hast du gedacht, dass Alien der Film wäre? Ja, ich habe die ganze Zeit auch gedacht, ja, könnte ja gut Alien sein. Dann haben wir so ein, zwei Sachen gesagt, ja, 79 und dies, das und diese eine Szene. Und da dachte ich nämlich, du meintest die Szene, als das Alien aus dem Bauch rauskommt. Die ikonische Szene? Ja, genau. Ja, hatte ich von der ikonischen Szene gesprochen oder ja, hatte ich von dem von Kostüm und von, da ging es doch um Kostüme, ja, und genau. Und über Low Budget und so. Also ich habe folgenden Film dabei. Es ist ja ein Grusel-Podcast und wir machen den Podcast ja jetzt, weil ja bald Halloween ist. Und das ist vielleicht jetzt total uninspiriert und vorhersehbar, aber ich habe tatsächlich auch einen typischen Slasher-Horrorfilm auf meine Liste gepackt. Jetzt weiß ich es. Halloween, die Nacht des Grauens. Ein Abend im Herbst. In einer kleinen amerikanischen Stadt. Vor 15 Jahren. Michael. Halloween, die Nacht des Grauens. Ich habe 8 Jahre lang versucht, mit ihm Kontakt zu bekommen. Dann nochmal 7 Jahre, um zu verhindern, dass er jemals wieder auf freien Fuß gesetzt wird. Ich wusste zu gut, was sich hinter diesen Augen verbirgt. Das absolut Böse. Ich glaube, er wird wiederkommen. Wollte er unentdeckte Gebiete erforschen? Total unentdeckt. Wir haben uns nur unterhalten. Ja, ja, natürlich. Das ist doch nur eine Ausrede. Sie wollte nämlich nur mit ihm ungeschöpft. Halloween, die Nacht des Grauens. Na los, komm schon raus. Kam. Tommy, ich bin's! Tommy, wach auf! Ja, den habe ich mir draufgepackt, weil das so ein Film ist, den ich an Halloween gerne gucke. Der kommt ja dann einfach irgendwo immer mal zwischendurch. Ja, ein typischer Halloween-Film, komischerweise, ist genauso wie genauso wie das Die Hard halt ein typischer Weihnachtsfilm ist. Typischer Weihnachtsfilm ist, genau. Und es ist halt nicht nur ein Film, also ich meine, es läuft halt auch dann, weiß ich nicht, Nightmare on Elm Street oder so, oder irgendwie Freitag der 13. Aber es ist halt auch ein Halloween-Film, weil er ja auch noch an Halloween spielt. Und ja, den habe ich mir genommen, so, weil das wirklich so ein Film ist, den ich an Halloween gerne gucke. Und im Grunde, du hattest gerade schon Jamie Lee Curtis ja einmal erwähnt, die halt eben da mitspielt. Und es ist ein typischer Slasher-Film, ne? Also Slasher ist ja auch nochmal, oder Slasher-Filme, oder auch Comics gibt es ja auch, also Slasher ist ja im Grunde so ein, nochmal so ein Subgenre der Horrorfilme, und es geht ja oft einfach darum, dass eine Gruppe von Menschen, oft sind es Teenager, von einem Killer verfolgt werden. Das ist ja typische Slasher-Filme. Ich meine, Halloween hat das erfunden. Das ist aber auch diese ganze Freitag der 13. Geschichte mit Jason. Ja, Freddy ist im Prinzip auch ein Slasher, nur findet das halt auf einer anderen Ebene statt, weil der in den Träumen kommt ganz später dann halt Scream, genau. Ja. Ja. Genau, John Carpenter, ja, in der Hauptrolle halt Jamie Lee Curtis, so, und Donald Pleasence, den man halt vorher kannte. Jamie Lee Curtis war, glaube ich, noch relativ unbekannt. Nee, genau, die waren auch unbekannt. Ich glaube, die war bei Quincy mal da, irgendwie hat die mal so ein bisschen in so TV-Produktionen mitgespielt. Aber das war so ihr erstes großes Ding. Mhm. Und ganz kurz mal eben so. Tolle Schauspielerin mag ich sehr gerne. Ja, ich mag die auch sehr gerne. Die spielt ja jetzt auch in dem neuen Halloween wieder mit. Das ist ja jetzt Jetzt haben wir Freitag, also wir haben jetzt heute Freitag, den 26.10., wenn wir aufnehmen. Und gestern ist Donnerstag, da laufen ja die neuen Filme im Kino an. Es ist ein neuer Halloween raus. Ich habe das im Frühstücksfernsehen gesehen. Da haben sie gezeigt, dass das neu, also nicht den Film, sondern dass ein neuer Halloween-Film kommt. Okay. Und da geht es auch wieder, um Michael Myers und es geht um Jamie Lee Curtis. Und Jamie Lee Curtis hat die Schnauze jetzt voll und hat aufgerüstet, hat irgendwie wohl, so habe ich das verstanden, ihre Wohnung sicher gemacht, hat sich Knarren gekauft und will jetzt einfach also will mal sich nicht den mehr irgendwie, von ne? dieser Angst und von diesem Typen dominieren lassen und jetzt wird zurückgeschossen. So. Naja, auf jeden Fall super beeindruckend. $325,000 Budget zum Produzieren. Oh, gar nicht mal so viel. Gar nicht mal so viel ist für die damalige Zeit schon sehr, sehr wenig. Ja. Also gar nicht mal so viel ist noch geschmeichelt. Ist wirklich sehr, sehr wenig und krass eingespielt 47 Millionen US-Dollar. Wow! Wahnsinn. Ja, Wahnsinn. Und ja, also die Geschichte... Das wusste ich nicht. Das wusstest du nicht. Ja. Dann noch ein kleiner Zeitpunkt, weil wir gerade von Low Budget sprechen. Die Maske, die er trägt, ist eine Maske, eine Star Trek Maske von ja, also von William Shatner. Es ist eine William Shatner Maske, die der Maskenbildner irgendwie $1.93 gekauft hat und der hat die Augen geweitet und so ein bisschen daran rumgefackelt und die verschmolzen und mit so einer Farbe angesprüht. Geil. Ohne Scheiß. Ich William das, also, Shatner? Ja. Wie lustig. So, einfach. Also Captain Kirk. Genau, und daraus hat er diese Maske gemacht. Aha. So. Und ja, die vollkommen absurd. Völlig absurd. Diese Vorstellung, oh Gott. Ja gut, aber ey, das ist... Hast du The Toys That Made Us gesehen? Wie die ja, ersten, natürlich. Wie die ersten Star Wars oder Masters Figuren, da haben die einfach bestehende Figuren genommen. Haben da ein bisschen Knete dran gepackt. Und mit Knete da einfach dran gepackt und eine Socke drüber gezogen und dann weiß ich nicht, dann hatten die ein Cape und so. Ist ja auch nichts anderes. Wenn Nein. du so ein Modell machst, irgendwie für eine Figur oder so, ein bisschen da mit Knete dran, dann gießt du da eine Form draus und dann kippst du da Plastik rein, Ende. Ne? Ich glaube, die erste Masters-Figur ist eine alte G.I. Joe-Figur. Oder Star Wars, weiß ich nicht. Nee, G.I. Joe war zu groß. Aber die haben auf jeden Fall... Ja, das war, glaube ich, irgend so ein... Ach Mist, jetzt... Aber die haben das verwurstet. Also die haben halt bestehende Figuren genommen und da ein bisschen Kit dran gepackt und haben dann damit was Neues gebaut, bevor das halt in Serie ging. Ja. Naja, auf jeden Fall jetzt mal zurück zu Halloween. Handlung ist schnell erzählt, geht los 63, also 1963 geht die Handlung los. Da sehen wir das erste Mal den kleinen Michael Myers, damals noch als sechsjährigen Bub, der als Clown verkleidet ist und mit einem Küchenmesser seine Schwester in der Halloween-Nacht tötet. So, daraufhin kommt er dann in ein Gefängnis, beziehungsweise in so eine Sicherheitsverwahrung, psychiatrische Verwahrung, ne, so ein psychiatrisches... Wie sagt man, so eine geschlossene Psychiatrie? Ja, irgendwie sowas, genau. Würde man vielleicht sagen. Und dann gibt es ja noch diesen Dr. Sam Loomis, das ist ja der Doktor und der Psychiater, der irgendwie in dem Film dann irgendwie auch sagt, ich habe irgendwie so und so viele Jahre versucht, an Michael Myers ranzukommen und ihm irgendwie mal überhaupt ein Wort zu entlocken und er spricht nicht und jetzt setze ich mich dafür ein, dass der auch nicht mehr entlassen wird. Der kann nicht rehabilitiert werden, der ist das pure Böse. Ja, und es kommt, wie es kommen soll. Ne? Irgendwie mit 21, habe ich jetzt hier stehen, schafft er das irgendwie auszubrechen, geht in seine Heimatstadt und tötet dann da Teenager, alles Freunde von dieser Laurie, lauert den auf. Ne? Ganz lange passiert da auch nichts. Man sieht immer nur diese weiße, der trägt ja so einen schwarzen Overall und so eine weiße Maske und dann taucht er mal wieder hier auf. Dann steht er mal wieder hinter einer Hecke. Und Weapon of Choice, auch das alte Küchenmesser quasi, ne? Ja, das alte. Also nicht genau das, aber halt ein Küchenmesser. Ja auch. Weapon of Choice, auch Telefonkabel in einer Szene. Also stranguliert er auch einen. Also im Grunde, die Story ist eigentlich schnell erzählt. Er bringt so ein paar um, will Jamie Lee Curtis dann auch umbringen. Als letzte quasi dieser Clique, die setzt sich erfolgreich zur Wehr. Soll ich das Ende verraten? Ja, ey, komm. Der komische Psychiater mischt sich auch noch ein, rettet Jamie Lee Curtis bzw. Laurie und jagt Michael Myers auch irgendwie 5, 6, 7 Kugeln in den Körper und der fällt dann aus dem Fenster raus auf den Boden. Man sieht ihn auf dem Boden. Dann sehen wir den Sheriff. Sheriff geht zum Fenster, guckt dann runter und dann ist er weg. So, das heißt, so ein bisschen übernatürlich, so ist er, also der müsste eigentlich tot sein, ist er aber nicht, der ist weg, offenes Ende. Das heißt, den gibt es noch und es sind ja dann auch ganz viele Filme noch gekommen. Momentan, glaube ich, bei Prime auch online, Teil 3, Teil 4. Dann gibt es ja noch Dann gibt es ja noch von Rob Zombie, gibt es ja auch noch ein Halloween. Mhm. Dann gibt es Age 20. Mhm. Und jetzt kommt noch ein neuer. Also auch eine Reihe, die ziemlich verwurstet worden ist. Ja, extrem. Habe ich alle nicht gesehen. Aber der erste Teil, für mich persönlich, der Urvater der Slasher-Filme. Absolut. Ikonische Horrorfigur. Ja. Braucht nicht viel. Haben wir auch schon bei Slipknot gelernt. Schwarzer Overall, coole Maske. Läuft so. Ne? Küchenmesser in der Hand. Ein sensationelles Thema, also Musikthema. Weiß nicht, ob du das gerade vor in den Ohren hast. An der Stelle würden wir das vielleicht gleich mal eben einfügen. Ne? Ja. Dieses komische, ich weiß gar nicht, was da finden, ist das Klavier? Wir hören da mal kurz rein, das ist so eine Art, es ist Klavier und dann hast du da so einen dunklen Synthi drunter. Wir hören da mal. Gar nicht viel Töne oder nee. So, aber sehr minimalistisch, aber du weißt, so, ist sehr bedrohlich. Hat das eigentlich, ich glaube, es hat auch John Carpenter geschrieben. Ne? Pass auf, wir hören da jetzt mal rein, dann sagen wir euch gleich. Einmal kurz, ob das tatsächlich John Carpenter geschrieben hat. Ich vermute schon, er hat ja viel Filmmusik für seine eigenen Sachen auch gemacht. Thema gehört, Dennis hatte recht, John Carpenter. Jetzt habe ich ganz viel über den Film gequatscht und erzählt. Jetzt hattest du schon was gesagt, hast du, weiß ich gar nicht. Nicht so irre viel. Ja, ich finde Halloween auch gut. Tatsächlich auch nur den ersten Teil gesehen. Ich bin mir ganz sicher, ich glaube, darüber hinaus habe ich gar keine Halloween-Filme geguckt. Ich glaube, die anderen sind auch nicht schlecht. Ich bin halt so ein bisschen voreingenommen, glaube ich, müsste man sagen. Weil ich einfach denke, dass die meisten Filme dieser Art, die funktionieren als Originalfilm und wenn du dann eine Serie daraus machst, dann kann das eigentlich nur schlechter werden. Und ich kenne keine einzige dieser Serien, wo das irgendwann mal anders der Fall war. Das heißt, ich kenne keine einzige Serie, wo der zweite, dritte, vierte, fünfte oder sechste oder noch höhere Teil besser war oder gleichwertig als das Original. Deswegen für mich kommt meistens nur das Original in Frage. Und ich fahre damit ganz gut. Ja. Mir würde jetzt auf Anhieb auch nichts einfallen, wenn ich ehrlich bin. Ne. Ja, gut. Also das war mein letzter Film. Und von dem dachte ich halt, dass wir den jetzt beide drin haben, weil das ja im Grunde auch der Halloween-Film ist, weil er ja auch Halloween heißt. Ich freue mich, dass du den ausgewählt hast, weil der auf jeden Fall Sinn macht in dieser Podcast-Folge. Erstens zeitlich natürlich voll. Ne? Der ist die absolute Blaupause für jeden Slasher-Film, der nach diesem Film gekommen ist und in den 80ern dann auch einfach sehr, sehr viel Impact hinterlassen hat sozusagen, also einfach Einfluss hatte. Ich zähle den halt nicht zu meinen Lieblings-Horrorfilmen, wahrscheinlich, weil ich persönlich kein riesen Slasher-Fan bin. Ich eigentlich auch nicht und der reicht mir auch. Ja. Also alles, was danach kommt, ist für mich auch fast, also ist für mich fast ein Halloween-Abklatsch, ob das Scream ist und so. Ich habe Ich habe jetzt hier gerade noch mal eben die Info. $1.98 Captain Kirk Maske, Augen geweitet und Gesichtshaut bläulich weiß gefärbt. Und auch mega interessant, in 3 Wochen abgedreht der Film. Oh. Und das im Frühjahr. Das heißt, Kürbisse gab es nicht, mussten besorgt werden. Laub musste wiederverwendet werden, musste ja wie Herbst aussehen. Yeah. Auch gar nicht so leicht. Aha. Also für das niedrige Budget. Da haben wir ja gerade schon drüber gesprochen, dass das immer schwierig ist. Ich finde auch, den kannst du heute noch gut gucken. Ich finde, du kannst den heute noch gut gucken. Der ist auch gut gealtert, du brauchst nicht viel. Ja, nee, wenn du es akzeptieren kannst, dass die Menschen halt eben die Autos fahren, die sie fahren und das halt eben in den Wohnungen Röhren, Fernseher stehen, dann kannst du den heute noch gut gucken. Und der funktioniert, finde ich, auch so gut, weil der halt auch nicht blutig ist. Das ist ein Film, der ist nicht sehr blutig. Nö, das ist eigentlich, also das was der so vom Genre her verspricht, nämlich als Slasher. Das passiert gar nicht so viel. Nee, also ich meine, da sterben Leute, aber ein Slasher-Film ist ja auch nicht gleich ein Splatter-Film. Deswegen, das ist so ein bisschen Hitchcock-mäßig, wo du die Gewalt immer nur so angedeutet siehst. Mhm. So, du siehst den Täter, du siehst die Figur, den Bösewicht und du siehst ein Messer und dann siehst du irgendjemand tot liegen. Aber du siehst halt nicht wie in den modernen Horrorfilmen, wir haben ja gerade schon mal ein bisschen im Vorfeld gesprochen, ob das jetzt Saw ist oder Hostel wieder. Ja. Wie beim Metzger darf es ein bisschen mehr sein, scheibchenweise weggesägt werden, sondern du hast halt, der Horror ist auf einer anderen Ebene. Die Filme, die danach kommen, sind, glaube ich, deutlich brutaler, aber so, der ist nicht sehr brutal, sondern er lebt halt eben von diesem, plötzlich steht er da, plötzlich kommt die weiße Maske, so, ne? Ja, also eigentlich ist auch da kommt eigentlich so dieser, ja, ich weiß gar nicht, kann man das sagen, dass da die Jumpscares auch herkommen? Ja, ich sehe ja keine Jumpscares, so krass, ne? Er jumpt ja nicht, sondern er steht dann immer so und er hat ja die Ruhe auch weg. Ja, schon. Er rennt ja auch nicht, sondern er läuft immer so ganz gemächlich und plötzlich ist er da und dann dreht sich um, dann ist er da weg und so. Also diese Jumpscares, weiß ich nicht. Das ist ja jetzt so ein neues Stilmittel, ist ja jetzt jeder Horrorfilm, geht ja nur noch um Jumpscares und jedes Spiel auch. Ja, langweilig. Oder halt im Kino sitzt und denkst so, wann springt jetzt der nächste hervor, so. Ja. Obwohl ich ja sagen muss, ich meine, auch das ist halt ein Stilmittel und ja, es ist mega abgelutscht und ich bin von Jumpscares komplett befreit, so ich kann die vorhersehen und dann schocken die mich so null, außer bei einer krassen Ausnahme, wo mich wirklich, ich glaube, 90% aller Jumpscares komplett mitgenommen haben, und zwar bei Until Dawn, bei dem PlayStation 4 Exklusivtitel von, ich glaube, Massive. Ja. Auch quasi überlegen. Teenie-Slasher, ne? Ist ja auch wirklich die Teenies, die gehen in die große Holzhütte im Schnee im Winter irgendwie und da wird auch einer nach dem anderen abgemurkst und dieses Spiel funktioniert extrem gut. Das ist ja auch eigentlich fast eher ein interaktiver Film. Du musst ja gar nicht selber so viel viel machen. Du reagierst hauptsächlich auf Dinge, die da passieren. Und da sind auch, der ganze Film ist voller Jumpscares. Wirklich, ach, Film, sag ich jetzt schon, das ist so ein Quatsch. Das ganze Spiel ist voller Jumpscares. Und ganz viele davon haben mich richtig, richtig geil gepackt. Also fand ich Hammer. Ich habe ein paar Minuten gespielt und habe das dann irgendwie nicht mehr verfolgt, aber das habe ich auch noch hier quasi liegen, ja. Echt, ey, zock das jetzt mal durch. Gerade in der Halloween-Season ist das optimale Spiel. Okay. Unbedingt. Ja. Also es dauert ja auch gar nicht mal ganz so lange. Sind, glaube ich, 6 Stunden oder sowas und dann bist du da durch und die Charakter, also was mich am Anfang, jetzt driften wir komplett ab, auch zeitlich gesehen, vor ein paar Jahren, aber wenn jetzt jemand gerade Bock auf Jumpscares hat oder Horror oder so, ist halt wirklich, das kann ich empfehlen und das, was mich am Anfang eigentlich theoretisch von dem Spiel hätte abbringen können, waren die furchtbar stereotypischen Charaktere, die komplett überzogen sind. Der Footballspieler, der Sportler, genau, die der Tussi, Schlaukopf, die der Tussi, Schlaukopf, ja, die Zicke, die coole Person, der Bekiffte, der so ein bisschen hängen geblieben, der Nerd, so, alle Stereotypen hast du komplett drin und aber die hast jeder, so. Die triefen auch alle vor One-Liner, wo du denkst, boah, nee, ernsthaft? Aber das hast du in so Slasher-Filme auch oft. Ne? Ja, und irgendwie funktioniert das tatsächlich. In so Filmen, wo auch dann so College-Kids irgendwie mitspielen, ob das jetzt immer Horror ist oder nicht, du hast halt immer so diese Zusammensetzung. Ich meine, um jetzt nochmal thematisch komplett abzudriften, zu meinem Lieblingsthema, hast du bei den Turtles ja auch. So, du hast den Party-Dude, du hast den Slowkopf, du hast den Anführer. Das hast du ja in jeder Kinderserie und in jedem Film. Ja, so, und das funktioniert auch, weil je mehr Figur du hast, desto eher hast du eine, mit der du dich identifizieren kannst und dann bist du halt gehuckt. Oder um mal auf unseren vorherigen Podcast. Klar, Cold und Saber Rider und Fireball, die sind halt auch alle irgendwie so. Damit auch jeder irgendwie einen findet, mit dem er sich identifizieren kann. Ja. Obwohl ich persönlich also College-Kids aus den Staaten zu der Zeit auch immer mega nervig finde, ne? Boah, diese komischen Football-Typen und diese komischen blonden Tussis, mega unspannend. Also da bin ich manchmal fast froh, wenn der Slasher die kriegt. Ja, auf jeden Fall. Kann man das so sagen. Ist gut, so. Alle Filme besprochen. Alle Filme besprochen. Wollen wir noch ein bisschen Smalltalken über das Thema Halloween? Ich hätte noch so ein paar Fragen. mir ausgedacht, über die man mal sprechen könnte. Und ja, vielleicht so ein paar erwähnenswerte Filme, ja, die wir vielleicht noch so reinstreuen können, die jetzt aber nicht einen Platz auf unserer Liste gefunden haben. Hast ja du noch irgendwas Cooles? Habe ich Bock, und tatsächlich liegen mir da auch ein, zwei Sachen auf der Zunge, beziehungsweise ich würde mich mal dafür interessieren, was du davon gesehen hast und was du davon hältst. Ich hätte zum Beispiel theoretisch auch eigentlich erwartet, dass einer von uns den Exorzisten nimmt. Mhm, habe ich gesehen, lange her. Ja. Der ist halt. Darf man das sagen, dass man den nicht cool findet? Ja. Und dass man für einen Hegel gehalten wird, so von Cineasten da draußen? Ich glaube schon, der ist halt leider nicht so gut gealtert, nein, weil die Spannungskurve nicht so stark ist. Und es passiert lange Zeit nicht so viel. Man kann natürlich jetzt sagen, das ist Absicht und das baut einfach auf ja, das Ende hin sozusagen auf. Und es muss so sein, es ist alles okay, kann man so argumentieren. Ich fand, er hat sich ein bisschen gezogen, aber das Mädchen, die halt besessen ist, ne, für die der Exorzist dann quasi rauskommt, das ist schon mega creepy. Das ist schon mega creepy, vor allem, es gab ja auch nochmal so einen anderen Film, der Exorzismus, der... Omen? Emily Rose oder so. Ach so, der Exorzismus, genau. Auf jeden Fall habe ich in dem Zusammenhang mal so ein bisschen im Internet rumgesurft und so. Und was erschreckend ist, dass also diese Exorzismusrituale tatsächlich bis Mitte der 90er, bis Mitte des 20. Jahrhunderts noch durchgeführt worden sind. Also es gibt da Seminare, oder es gab Seminare für Geistliche. Und ich sag mal, ich glaube, dass in der Vergangenheit, wenn du, sagen wir mal, vielleicht Epileptiker warst und hast irgendwo in einem sehr zurückgebliebenen, weit ab vom Schuss gewohnt irgendwo, wer weiß, was sie da mit dir gemacht haben. Ja, so, will ich ne? gar nicht wissen, ja. Ich meine, wir wissen, ich sag mal, Anfang des 20. Jahrhunderts, was da alles in irgendwelchen Waisenhäusern abgegangen ist mit Kindern, die krank waren und so, will ich gar nicht so, bin ich mir nicht sicher, ob das immer alles nicht dann doch, ne. Aber nee, fand ich nicht so geil. Okay, ja. Ich streue jetzt mal den nächsten Slasher-Kollegen rein, werf den mal in den Raum, Freddy Krüger. Ich bin tatsächlich sehr spät erst mit Horrorfilmen in Kontakt gekommen, also irgendwie erst als Teenie oder so, wo all meine Freunde irgendwie, die haben Rambo geguckt und die haben Predator geguckt und Exorzist war auf jeden Fall auch Rambo Thema. Rambo würde Predator in den Arsch treten. Rambo würde Predator in den Arsch treten. Das wäre mal ein Crossover, den ich sehen würde. Rambo vs. Predator. Botox-Fresse vs. Dreadlock-Alien. Kannst du dir das vorstellen? Geil. Blaues Licht und dann macht er den alle. Ja, doch, fände ich gut. Würde ich gucken. Sag ich dir. Ja. Also ich setze mein Geld auf Rambo. Da müssen wir unbedingt auch mal einen Podcast zu machen, Rambo. Geil. Trilogie oder Quadrilogie? Findest du den vierten auch gut? Nein. Ja, okay. Anderes Thema. Wir driften vollkommen wieder. Freddy Krüger, um das zu sagen, ich bin später mit erst in Kontakt gekommen mit der Horrorfilm und so weiter, habe irgendwie als Teenie nicht viel geguckt oder so. Aber dann hast du doch irgendwie eine richtige Sucht da gehabt, so ein Jeeper, so richtig. Du hast da mal eine Zeit lang richtig übel Horrorfilme durchgeballert. Ja, ne? Aber ich bin dann sehr, sehr schnell auf Splatterfilme hängen geblieben. Ah, okay. Ich habe mir dann alles angeguckt, wo so viel Blut wie nur irgendwie möglich gespritzt hat. Mhm. Und da war Freddy Krüger und Jason und Halloween waren für mich schon zu harmlos. Okay. Deswegen, die habe ich gar nicht alle durchgesuchtet, die Serien. Ich habe keinen Freddy Krüger-Teil gesehen. Wie findest du die Idee so von dem Typ mit diesen... Großartig. ...mit diesen Händen und dass er halt dich im Traum catcht? Dass und er du dich nicht, im Traum fängt, dass du nicht einschlafen kannst. Das ist eine brillante Idee, ja. Das ist schon cool. Gruselig, ne? Und, nee, ich muss mich korrigieren, den ersten Freddy Krüger habe ich gesehen, den fand ich auch cool. Weil Freddy ja auch einfach so ein geiler Charakter ist. Jason und Michael Myers, die sind ja einfach... die sind ja nicht... interessant. Naja, ich sag mal, Michael Myers ist halt, ich sag mal, wenn man Michael Myers so mal so beleuchten würde, ich weiß nicht, ob das in irgendeinem Film passiert, aber ich denke mal, psychologisch gesehen ist das schon ein interessanter Typ. Ja, das schon. Da läuft schon viel falsch. Wenn du als Sechsjähriger mit einem Küchenmesser als Clown verkleidet seine Schwester erstichst, dann nie mehr ein Wort sprichst und plötzlich mit einem Overall durch die Stadt läufst und Leute killst. Also, ja. Der ist Verhaltensforscher, wahrscheinlich ist das schon ein interessanter Typ. So meine ich das nicht, ne? Aber ich meine, das sind halt keine verhaltensforscherischen Filme, sondern Nein. das sind halt Slasher-Filme, der rennt da rum, bringt alle um. Aber Freddy Krüger, der redet ja mit dir und mit dem kannst du kommunizieren, so als Filmfigur. Ja. Und da hast du halt einen ganz anderen Zugang zu. Der reißt Sprüche, der hat so One-Liner drauf, der wartet an jeder Ecke auf dich, denkt sich allen möglichen Scheiß aus, weil er nun mal in der Traumwelt auch die Macht hat, sich allen möglichen Scheiß auszudenken. Ja. Und deswegen finde ich Freddy Krüger eigentlich noch mit am interessantesten. So ein Jason ist halt auch so, ja, der rennt mit seiner Machete und seiner Schienmaske rum und aber ist halt auch irgendwie, bringt Leute um. So. Ja, ich finde, glaube ich, die Christian auch nicht tot in Jason. Ne? Also Jason jetzt, der hat halt diese Hockeymaske und eine Machete. Ich sage jetzt von Michael Myers nicht weit weg. Nee, den kriegst du halt auch nicht tot. Und deswegen, aber Freitag der 13. eigentlich so auch immer noch ein guter Film, der erste. Oder? Ja, auch der hat so seine Berechtigkeit im Slasher-Genre. Unweigerlich, natürlich. War ich einfach nie ein Riesenfan von. Okay. Aber wie gesagt, ich bin halt auch kein Slasher-Fan. Ich fand den ersten Scream cool und dann so im Nachhinein, so retrospektiv, nachdem ich dann die anderen alten Filme aufgeholt habe, habe ich auch gedacht, so, okay, ist ja gar nicht innovativ oder so. Und es ist halt auch übertrieben 90er und Wes Craven ist ja auch dann doch kitschig, sag ich mal, ne? Was mit Hellraiser, dann hattest du ja letztens nochmal, sagen wir mal, bevor, also wir haben uns ja über die Folge schon mal unterhalten, was wir so machen wollen. Das war ja, da habe ich ja gesagt, habe ich noch nie gesehen, habe ich bis jetzt auch noch nicht. Ich hatte vor ein paar Tagen, war ich im Elektrofachhandel und habe die Box in der Hand gehabt, die war mir zu teuer. Kannst du, glaube ich, auch in Deutschland nicht kaufen, außer du bist im Sonderhandel. Ne, es gab eine Filmbox, das ist wahrscheinlich dann. Nee, ich meine, du kannst ihn kaufen, aber du sollst ihn nicht kaufen, weil der. Weil der geschnitten ist, wie doof, also, ne? Ja, genau. Ja, der ist halt auch wahnsinnig brutal. Ist das so? Hellraiser ist schon ziemlich brutal, ja. Also für alle, die das jetzt auch nicht kennen, das ist der Typ mit den Zimmermannsnägeln im Kopf. Genau. Der Pinhead, ne? Der Pinhead, ja, ganz genau. Findest du, glaube ich, ganz gut, oder? Ich fand den ersten Hellraiser eigentlich super und den zweiten fand ich auch noch gut und den dritten fand ich auch noch gut. Dann geht's aber echt bergab. Und aber eigentlich sind der zweite und der dritte auch schon, die sind schon sehr absurd und irgendwie überflüssig. Maske, der Monster, ist halt cool. Ne? Effekte sind auch cool, auch im ersten schon. Ich fand auch den ersten Hellraiser von der Story her geil. Der wird beschworen irgendwie, ne, der Typ, oder? Ja, auch so mit quasi. Magie und so, ne? Genau, da geht's um die Büchse der Pandora. Und du machst sie auf und dann kommen die Xenobiten da raus. Und der Hellraiser, sondern der Pinhead, der ist ja dann quasi so die federführende Figur. Dann geht es halt darum, was mit den Charakteren los ist, ne? Warum der die bestraft und so weiter, keine Ahnung. Und die müssen zurück in ihre Dimension geschickt werden. Und es ist aber sehr eklig irgendwie, aber halt cool. Leider doch nicht so gut gealtert. Ich habe den dann irgendwann doch nochmal geguckt, irgendwie nochmal 15 Jahre später oder so, und fand den dann doch gar nicht mehr so geil, wie ich eine Erinnerung hatte. Okay. Muss ich sagen. Aber trotzdem halt ein Film, der seine Geschichte hat und seine Berechtigung. Ja. Weißt du, wen ich immer mega nervig fand von Filmen und auch als Figur, wo ich immer dachte, braucht kein Mensch, ängstigt mich nicht. Chucky, die Mörderpuppe. Kennst du den noch? Ja. Finde ich tatsächlich witzig und habe ich irgendwie einen netteren Bezug zu. Auch als Kind nie gesehen. Viele haben ja echt so irgendwie das mal als Kind gesehen, konnten dann nie wieder mit Puppen spielen oder so, ne? Aber ich habe den jetzt vor kurzem erstmal wieder auch gesehen und oder zum ersten Mal tatsächlich vor, weiß nicht, 2 Jahren und habe bemerkt, dass ich den eigentlich ganz amüsant finde, weil der auch so, der ist so 80er. Ja, ist auch mehr so eine Komödie auch, ne? Genau, und deswegen kann ich damit leben. Also ich finde den eigentlich, der ist eigentlich cool. Eigentlich mag ich Chucky ganz gern. Okay. Also wenigstens den ersten auch wieder. Was haben wir noch für Kollegen? S haben wir noch, ne? Also das, den komischen Clown da, ne? Ja, Pennywise. Genau, auch neu. Stephen King, genau. Auch ein Film, den ich als Kind mal gesehen habe und hatte mega Schiss, wie er dieses Kind in diesen Gulli reinziehen will und so. Ich finde aber auch Clowns grundsätzlich creepy. Also ich habe vor Clowns immer mehr Angst, als dass ich sie lustig finde. Ich finde wenig Clowns lustig. Ich finde Clowns sehen immer gruselig oder irgendwie blöd aus, aber die machen mir eigentlich immer mehr Angst, als dass sie mich amüsieren. Ja, und das ist, glaube ich, bei unglaublich vielen Menschen so. Ich weiß überhaupt nicht, warum, aber es ist halt einfach so dieses verzerrte Gesicht. Ja. Das ist überzogen, das ist unrealistisch, so weiß und dann die Augenpartie und Mundpartie und so weiter und dann die Haare und so. Ich weiß nicht, was da daran witzig sein soll. Ich verstehe nicht, wer hat sich Clowns ausgedacht? Ich habe keine Ahnung. Keine Ahnung, eben Clown. Aber durchaus seine Berechtigung ist im Horrorgenre, absolut. Was hältst du von Texas Chainsaw Massacre? Leatherface, ne? Ja. habe ich ewig lange nicht mehr gesehen. Das glaube ich, ist so ein Film, das ist mir, glaube ich, schon fast zu heftig. Ja. Mir persönlich jetzt. Geht mir auch so. Ja. Weil da hast du halt auch, ich meine, bei den Slashern ist es halt immer so, dass du eigentlich nur Unschuldige im Visier hast. Und das finde ich halt immer eklig. Deswegen bin ich riesen Zombie-Fan. Mhm. Zombies abschlachten, gar kein Problem. So finde ich cool, alles klar. Aber so unschuldige Menschen, die dann da sterben und irgendwie richtig gequält werden, deswegen kann ich auch diese Torture-Porn-Filme heutzutage überhaupt gar nicht ausstehen. Geht gar nicht. Da kann ich nichts mit anfangen. Ich habe da mal ein paar gesehen von, da sind richtig schlimme Dinge dabei. Ja, das will ich gar nicht wissen. Und ich meine, eigentlich sind die haben ja angefangen mit den Kannibalen-Filmen. Das ist schon, für mich ist das schon Torture-Porn. Ist es nicht auch Cannibal Holocaust? Cannibal Holocaust ist natürlich der Vorzeige-Kannibalen-Film, genau. Ja. Und es ist einfach nur der ist auch super alt, ne? Ja. Ich weiß gar nicht, es wird auch aus den 70ern sein. Ja. Den kann ich nicht gucken. Ich auch nicht. Kann ich nicht gucken, nee, ich Bauchschmerzen. Auch ich auch. Also da kriege ich schon dann trotzdem, wenn ich die Trailer sehe. Da wird mir echt schlecht bei, nicht nur weil die Effekte so sind und so weiter, sondern weil es wirklich darum geht, dass die Leute so eklig wie möglich auseinandergenommen werden. Und da gibt es eine ganze, gerade in Italien hat sich da, glaube ich, eine ganze Industrie irgendwie gebildet, die solche Filme gemacht haben. Genau, ne? In Italien gibt es insgesamt eine große Horrorfilm-Szene. Und da müsste ich. Aber in Frankreich auch mittlerweile, die haben auch viele. Ja, und die finde ich auch alle fies. Die sind mir auch alle zu heftig. Sind auch alle Martyr zu heftig. Und so, ja. Sind fiese, fiese Dinge dabei. Boah, nee, kann ich auch nicht gucken. Weiß nicht, das ist mir alles zu viel. Das ist nämlich ganz viel auch so mit Psycho und so mit Terror. Nee. Ist jetzt auch kein Torture-Porn in dem Sinne. Hast du mal Irreversibel gesehen? Das ist auch ein ganz fürchterlicher Film. Ja. Ganz fürchterlicher Film. Also da kriegst du wirklich Bauchschmerzen. Naja, muss auch alles nicht sein. Das ist da auch alles nichts. Weil, wie gesagt, wir reden über 80er und 90er Horrorfilme und so. Bei Texas Chainsaw Massacre. All der ganze Schranz, den wir gerade besprochen haben, also mal abgesehen von den Kannibalenfilmen, kam halt später. Ja. Und, nee. Was haben wir in den 80s noch? Alles mögliche, also zwischen den 60ern und 80ern haben wir halt alles mögliche von Dario Argento. Und, also halt italienischer Horror. Mhm. Wenn du da nichts von kennst, muss ich dir mal ein, zwei Sachen leihen. Suspiria wird jetzt gerade vor kurzem wird irgendwie geremaked. Halte ich nichts von. Ich glaube, muss man nicht machen. Finde ich, haben gut die Zeit überstanden. Dario Argento-Filme sind immer sehr, die sind mystisch und theatralisch. Und irgendwie viele Sachen sind irgendwie so auch der Interpretation offen gehalten, aber absolut sehenswert. Also Argento-Filme kann ich jetzt nicht unbedingt von allen sprechen, aber alle, die ich gesehen habe, kann ich im Prinzip uneingeschränkt empfehlen, weil die wirklich einzigartige Horrorfilme sind. Absolut. Mit geiler Stimmung, mit wahnsinnig geiler Musik. Dario Argento hatte so eine Art Haus- und Hof-Band, die eigentlich immer die Soundtracks geschrieben haben, und zwar Goblin. Und die finde ich ganz toll. Und ja, nee. Argento ist eigentlich für mich noch so ein ganz großer Horrorfilmfaktor und der hat es irgendwie auch nur knapp nicht in meine Dreierliste heute geschafft. Also von daher unbedingt nachholen. Und ja, wenn wir schon mal dabei sind, aus der Zeit muss man halt eigentlich auch die Zombie-Filme von Lucio Fulci noch mit quasi aufführen. Finde ich aber insgesamt nicht so wegweisend wie jetzt Romero. Romero ist für mich der absolute Zombie-Gott. Fulci ist halt so der Underground-Zombie-Freak, so, weiß ich nicht. Was ist mit, wo wir jetzt gerade noch von Gott sprechen und von wegweisend, was mit Stephen King, Friedhof der Kuscheltiere? Sollte man den vielleicht noch irgendwie mit reinnehmen? Hab ich nie gesehen. Ich habe den vor 1000 Jahren mal gesehen, auch nicht akut. Was mir jetzt noch einfallen würde, wäre Shining. Ist halt eher ein Thriller, finde ich, aber eigentlich so eine Mischung aus Horror und Thriller. Amityville gibt es, glaube ich, auch noch, ne? Also Shining finde ich absolut großartig, absolut mega fantastisch. Amityville nicht gesehen. Und, aber ich glaube, jetzt haben wir auch die ganzen großen Dinge abgefrühstückt. Ne? Jetzt haben wir die großen Dinge abgefrühstückt, glaube ich. Mir fällt jetzt auch gerade keiner, ich weiß, was du letzten Sommer getan hast, ist, glaube ich, irgendwie 2000 oder so. Nee, das ist schon viel später, also Ende der 90er oder was. Ja. Also klar, wir könnten natürlich jetzt sagen, wir machen halt ja 80er, 90er, da theoretisch fällt da sogar Scream nochmal mit rein. Man könnte da natürlich auch nochmal drüber sprechen, aber dann finde ich, da macht es Sinn, über andere Filme. Scream, finde ich, ist übrigens die beschissenste Maske aller Zeiten. Ja. Ich finde diese Scream-Maske so nervig. Ja. Ich finde, weiß ich nicht, finde ich total blöd. Das ist halt die 90er, ne? Da war einfach so, was das angeht, so modisch und so Designcharakteristik und Ästhetik, die war einfach nicht die Hochzeit der Menschheit. Ich habe hier gerade mal so eine Liste auf von 88, der Blob, kennst du den? Der Blob, einfach Nee. dieses komische Alien, was einfach aussieht wie so ein, weiß ich nicht, wie so ein wie so ein pinker Knethaufen, der ist auch richtig schlecht. Was hältst du von so klassischen, jetzt ist es, das ist eigentlich wieder zeitlich wieder falsch, aber so klassische Filme jetzt Frankenstein Hammer. Ich oder liebe Dracula. gut, Dracula, ne, hast du ja vorhin schon gesagt, Genau, also Vampir. Christopher Lee gut, Boris Karloff gut, Hammer-Filme mag ich sehr gerne. Ich mag so klassische Horrorfilme. Ich mag auch Tarantula sehr gerne. Klassische Horrorfilme mag ich sehr, sehr gerne. Alles, alles, gerade Okay. die. Ja, immer gerne. Ich meine, wir haben ja gerade schon darüber gesprochen, es gibt ja kaum ein Genre, was so umfangreich ist wie Horrorfilme, ne? Ja. Ja, ich bin da halt nicht so into it, aber ich weiß schon, guten Horrorfilm zu schätzen. Aber ich finde halt, es gibt wenige. Es gibt wenig, wirklich viele, sie wirken ein bisschen. Ist ein bisschen wie bei Actionfilmen, die Ist wirken alle ein sehr, bisschen sehr viel billig. Schrott, sehr, sehr viel Durchschnitt, Ja. aber wirklich extrem viel Müll, finde ich. Und da werden wir vielleicht auch negative Kritik ernten. Es gibt genug Horrorfans, die einfach sich alles reinziehen Jede und auch Scheiße. wahrscheinlich auch aus vielen Sachen auch ihren Reiz zu ziehen und ihren Spaß mit haben. Und das ist vollkommen in Ordnung. Habt Spaß mit all euren Horrorfilmen, absolut. Ich brauche für mich immer schon eine gewisse Raffinesse, bevor ich einen Horrorfilm halt auch gut finde. Genau. Von daher reichen mir so viele, viele von den Klassikern und mehr brauche ich da irgendwie nicht. Beziehungsweise andersrum, wenn ich neuere, modernere Horrorfilme gucke, dann meistens gefallen sie mir einfach nicht, weil ich sie vorhersehbar finde und irgendwie für mich ist das so, bei Horrorfilmen muss ich immer was Neues sehen. Man Ja. hat so eine bestehende Formel benutzt. Es gibt wenig Filme. Also ich fand Cabin Fever gut. Ich fand Cabin in the Woods super geil. Ich fand auch den ersten Saw gut. Der ist wirklich auch spannend. Ja, ne, Aber das das. ist alles nichts, was es nicht schon gegeben hätte und deswegen brauche ich das eigentlich nicht. Also von den neueren Horrorfilmen kann ich sagen, zwei Filme, die mich da ziemlich mitgenommen haben, war der erste Hostel. Weil ich diese Idee, dass da Menschen entführt werden zu Bespaßungszwecken, ja, dass quasi reiche Schnösel kommen können und gegen Geld da Studenten kleinsägen und so, da habe ich irgendwie gedacht, Scheiße, nicht, dass das dann wirklich gibt. Ja, So, stimmt. dieser Menschenhandel-Aspekt und so, ich will gar nicht wissen, ob es sowas gibt, aber das fand ich wirklich übel da, wie die dann die Leute entführt haben. Dann fand ich zum Beispiel The Descent, glaube ich, heißt Ja. der, wie diese Höhlenforscherin Das ist eigentlich einer, oder diese ich würde fast sagen, das ist mein Lieblingshorrorfilm der Moderne. Wie die dann in diese Höhle gehen, den Sind ich, doch keine Forscher, nee, das ist ein das ist Spelunkies, Junggesellenabschied ne? oder irgendwie, die wollen da klettern und so, Genau, ne? die so eine Und Freundeskreis irgendwie, die gehen so in so Höhlen klettern. Da ist irgendwie auch das Ding, dass da dann so irgendwelche Viecher, so Menschen, halb Mensch, halb Zombie, halb Vampir, ich weiß es nicht genau. Und die kommen erst in der zweiten Filmhälfte. Der Ja, erste, die ja. erste Hälfte des Films ist spannend, weil es da ums Überleben Da geht geht es und die einfach durch so eine sehr, gruselige genau, Höhle krabbeln ist einfach irgendwie, sehr ne? klaustrophobisch alles da Ja, so in dem Moment. total geil. Der hat mich sehr mitgenommen, den mochte ich auch nicht, genauso wie Hostel. Also die waren mir zu krass. Ich habe gerade dir ja schon gesagt, Vampirfilm, den ich ziemlich cool finde, ist 30 Days of Night, weil der sehr brutal ist und auch sehr, sehr düster, mag ich gerne. Aber ansonsten weiß ich nicht, ich brauche Saw nicht, ich brauche Jigsaw nicht, den neuen Film. Ich brauche Wrong Turn, ich weiß gar nicht, wo wir jetzt sind. Ich habe mal einen gesehen, da geht es ja um so degenerierte Hinterwäldler irgendwie, die dann auch so Menschen da jagen. Ich glaube, Wrong Turn 5 oder 6, keine Ahnung, brauche ich auch Zu nicht. viele schon davon, als Kennst du da bei. Shrooms? Die Typen, die da Pilze nehmen im Wald und dann auch Ich habe, irgendwie glaube ich, mal das daheim gesucht werden und sich nicht Filmplakat sicher sind, gesehen. ist das jetzt wirklich oder ist das Halluzination? Keine Ahnung. Ich brauche das nicht. So. Nee. Ich bin auch echt zu soft für sowas. So, ich kann das nicht Also, ich weiß haben. auch nicht. Ich bin. Entweder muss das echt ein super spannender Horrorfilm sein, halt. Oder da muss eine Menge Blut fließen. Ja. Also ich fand früher schon auch Braindead so richtig geil. Na. Der ist halt, ich fand den lustig und ich fand die Effekte so übertrieben cool, weil der so krass ist. Die Rasenmäher-Szene am Ende, die ist so legendär. Aber der ist halt auch richtig, richtig ekelhaft. Also von daher, ich kann verstehen, wenn man das nicht mag. Aber wir haben jetzt auch gerade, wir kommen hier von Höchstgen auf Stöckstgen, ey, wir schmeißen uns irgendwie nur noch Filmtitel in den Kopf. Ich werfe noch trotzdem, ich einen möchte ich noch reinschmeißen. Einen und dann hören wir auf. From Dusk Till Dawn. Ist es ein Horrorfilm? Ist es eine Horrorkomödie oder eine Actionkomödie? Es ist oder? Kein Horrorfilm. Actionkomödie finde ich auch nicht passend. Was ist das? Im Prinzip ist die erste, also für mich ist From Dusk Till Dawn die erste Hälfte ein Roadmovie. Ja, und zweite Hälfte vielleicht Vampir, ne? Oder Splatter auch. Zweite Hälfte ist ein Vampir-Splatter-Film, genau. Aber auch und die Mischung finde ich eigentlich super und deswegen mag ich den sehr gerne. Ja. Ich stehe auf Tarantino extrem. Ja. Von daher, From Dusk Till Dawn, Daumen hoch. Auch gut. Gute Schauspieler, sehr gute Schauspieler, Julia auch mal, Lewis. Auch mal eigentlich, und auch mal für einen Filmpodcast auch mal durchaus mal so vielleicht, oder? Ja. Ne? Auch ziemlich coole Sprüche, gerade von George Clooney da. Ja. Ne? Ich habe 5 kleine Freunde und die rennen alle schneller als du. Und so, da sind schon ein paar ganz gute Dinger dabei. Ja, nee, der ist schon top. Ja. Gut, was haben wir noch? Horror haben wir nichts mehr. Michael Jackson Thriller spielen wir auch noch ein. Monster Mash spielen wir auch noch ein. He did the Monster Mash. Kennst du noch Graf Dracula? Ja. Fand ich auch gut. Jetzt drehen wir aber auch komplett. Warum? Das ist doch auch Horror. Das ist Horror. Das ist so, das muss aber auch. Es ist doch auch. Es ist ein Vampir, eine vegetarische Vampirente, ja, Alter. Ja, ja, die sich von Ketchup ernährt. Die Idee ist schon ziemlich witzig, das stimmt. Man muss hatte Graf Dracula eigentlich irgendwas mit Darkwing Duck zu tun? Nein, gar nicht. Beides, ne? Nur Enten. Das sind einfach nur Enten, ja. Das sind beides nur Enten. Was ist da los? Warum ist in der Cartoon-Szene zwischen den, das wäre ein Crossover-Comic, 50ern oder was weiß ich wann kam, oder 30ern oder wie alt ist Donald Duck, bis zu den, ja, ich sag mal so 90ern, ja, oder so, wo Darkwing Duck dann irgendwie noch unterwegs war, warum waren Enten irgendwie so die Cartoon-Charaktertiere so? Keine Ahnung. Das müsste man mal. Findest du das so viel? Ich kenne jetzt außer den beiden nichts. Dann gibt es noch Howard the Duck, ne? Oh, der ist auch Panne. Der war irgendwie ein bisschen. Dann gibt es noch. Ach nee, Bucky O'Hare war ein Hase, aber da gab es noch immer noch irgendeinen. Den mochte ich. Ja. Die Mighty Ducks gab es noch. Mighty Ducks, stimmt. Mit damals, glaube ich, noch. Einer von den Sheens dabei, ne? Emilio Estevez noch. Emilio Estevez. Ja. Ja, okay. Nee, wir müssen jetzt aufhören. Wir müssen jetzt aufhören, das wird albern. Wird albern und absurd. Wir sind von Horror auf Enten gekommen. Also, was ist auf Vampirenten, Alter. Ja, auf, okay. Vegetarische Vampirenten. Vegetarische Vampirenten. Und das Intro war schon ziemlich gruselig. Ja. Tief in Transsilvanien. Ja. Wir spielen das auch jetzt ein. Schloss Dracula. Jahrhundertelang der Stammsitz eines abscheulichen Geschlechts verruchter Vampirenten. Die Grafen Dracula. Nach der Legende kann man dieses blutsaugerische Geflügel vernichten mit einem Flock durchs Herz oder durch helles Tageslicht. Aber sie können ins Leben zurückkehren durch ein geheimes Ritual alle 100 Jahre, wenn der Mond im 8. Haus des Wassermanns steht. Fledermausflügeln das Blut? Ich bring's gleich! Die letzte Wiederbelebung verlief nicht ganz nach Plan. Oh! Tief in Transsilvanien, im Schloss der Vampire, ist kein Vampir so nett zu dir wie Dracula. Er beißt nicht Mensch noch Tier, als vegetarischer Vampir, und nie klappt was nach Plan bei Dracula. Wollt ihr euch amüsieren, vom Alltag euch ruinieren, dann seid ihr denn gleich kommt Dracula. Graf Dracula. So viel Zeit muss sein. Der böse Blick. Wir hören jetzt auf und spielen ein Shoot'em Up. Wir spielen jetzt noch ein Shoot'em Up, ganz genau. Wir spielen jetzt kein Horrorspiel. Castlevania. Lasst uns doch mal ein paar Kommentare da. Was sind denn eure Lieblingshorrorfilme? Genau, was sind eure Lieblingshorrorfilme? Was ist eure Lieblingshorrorfigur? Auch eine coole Frage. Was eure Lieblings... Das wollte ich eigentlich auch noch gefragt haben. Was ist eure Lieblingshorrorwaffe? Küchenmesser, Machete. Ich habe letztens so einen Film gesehen, da hat ein Typ so einen Metzgerhaken. Mhm. Gibt es ja auch, ne, was weiß ich, was das da alles gibt. Da, ne? Kannst du alles machen. So. Bohrmaschine. Schaufel. Schaufel, auch nicht. Schaufel finde ich eigentlich ziemlich cool. Shovel Knight. Ja. Einfach alle wegschaufeln. Und auch viele von den Romero-Filmen. Da greifst halt mal eine Schaufel, schaufelst mal einfach so einem Zombie den Kopf ab. Also ist Baseballschläger. Baseballschläger, ja, mit Nägeln. Stacheldraht oder so, ja. Ja. Ich bin ja ein Kettensägen-Typ, ne? Kettensäge ist auch so eine völlig. Kettensäge ist für mich einfach völlig unterschätzte Waffe, so, ne? Ja. So, obwohl halt auch laut. Das darf man nicht vergessen. Ja, das stimmt, das stimmt. Also wenn die Zombie-Apokalypse kommt und du das machst dann nicht so geil. Dann bist du am Arsch. Wenn die nicht glatt durchgeht, sondern stecken bleibt, ne, weil die Kette irgendwie vom Blut verklebt ist, Fehleranfällig. Dann ist Ende. Ne? Sehr fehleranfällig und wartungsintensiv. Ja. Das sage ich dir. Da kannst du schon mal das, wie heißt das? In der Zombie-Apokalypse hast du das CW40 schon mal immer mit dir führen und schön nachölen. Ja, WD-40, ne? Das ist WD-40? Ja, ich glaube, ja. Ja. Ja, und das Ballistol brauchst du auf jeden Fall. Katana, auch gut. Katana ist eigentlich so ideal, ne? Schnell. Schnell und kriegst du einfach alles mit klein. Mm. Auch wichtig. So. Und dann vielleicht, wovor habt ihr Angst? Menschliche Horrorfiguren, Aliens, gibt Geister, Poltergeister, haben wir heute alles gar nicht angesprochen. Viel zu viel, ne? Gespenster. Was weiß ich, was es da alles gibt. Ich meine, im Endeffekt ist ja klassische Monster, der so weiße Mumien Hai auch irgendwie schon ziemlich ist auch horrormäßig. Ein Horrorszenario, ne? Wie ich so, schon sagte. Ja, ne? Genau. Bis von so einem Tier. Gibt es auch so einen Film, ich weiß gar nicht, wie der heißt, wie sie im Wasser landen und von diesem Haien umkreist werden. Also ich meine, das ist halt auch, wie heißt der, weißt du das? Ich weiß es nicht. Dark Water? Kann sein, dass der Dark Water heißt. Ich meine, ist auch eine ziemliche Horrorvorstellung. Ist kein Horrorfilm, aber ich meine, Horror ist ja das, was für dich persönlich gefühlt einfach eine schlimme, klar, davor, wo eine schlimme du Angst Geschichte hast, ne? Ist. Ne? So, wir hatten gerade mit Kriegsfilmen auch. Also wovor habt ihr Angst? Was findet ihr witzig? Lieblingshorrorfilm, Lieblings... Was findet ihr witzig? Ja, in welchem Kontext? In welchem Kontext, genau. Weiß ich nicht so. Horrorkomödien oder... Schreibt einfach, was ihr wollt, ist mir egal. Schreibt uns irgendwie Feedback. Genau. Hat euch die Folge gefallen? Ja, nein, vielleicht. Lasst uns doch ein gutes iTunes-Review da, das wäre so schön. Das wäre sehr schön. Fünf Stück haben wir schon. Fünf Sterne-Reviews haben wir schon. Ich bin stolz. Ja. Ich kann die gar nicht einsehen. Ich hab eins davon geschrieben. Selber? Ja. Okay. Einer muss ja anfangen. Einer muss mal anfangen. Mein Gott. Und wer hat die anderen vier geschrieben? Ich glaube, eins hat meine Frau geschrieben. Okay, also haben wir drei. Ja. Hm. Ja, also, das kann so nicht weitergehen, liebe Leute. Traurig. Bitte einmal kurz bei iTunes Bewertung schreiben. Genau. Ansonsten, wie gesagt, auch immer gerne Podcast-Themenvorschläge. Jo, bitte sehr posten. Gerne. Also wenn ihr da Interesse... Ich weiß sowieso nicht, was mit den Leuten los ist. So, ich meine, wie schwer ist es denn mal, einen scheiß Kommentar unter so ein Video zu schreiben? Warum haben wir denn so wenig Kommentare? Weiß ich nicht. Fand ich gut, fand ich schlecht. Thema, weiß ich nicht. Super Mario. Es sind drei Worte so. Wo ist das Problem? Keine Ahnung. Leute, kommt aus dem Arsch irgendwie. So, schreibt uns Themen. Ja, und nicht immer alle nur die großen Podcasts hören, auch mal ein bisschen die Locals unterstützen. Oder? Findest du nicht? Ja, schon, klar. Schon. Deswegen frage ich auch immer nach Reviews und nach Feedback. Also, support your local podcast. Ja, bitteschön. Jungs, was los? Und Mädels. Kommt mal ran hier. Genau. So, genug Horror für heute. Ja, echt. Schluss. Tschüss. Was sagt man denn da? Wir schneiden jetzt hier noch irgendwie so ein dummes Zitat rein und damit enden wir jetzt. Bis zur nächsten Folge. Ich habe schon keine Ahnung, worüber wir nächstes Mal reden. Gucken wir mal. Ja, gucken, was die Kommentare so sagen. Mhm. Wünsche euch ein schönes, gruseliges Halloween. Jo, habt gut. Viel Spaß, gruselt euch schön. Ciao. I'll take you home. Pixel und Plastik. Outtakes. Einfach nur super gruselig. Hast du auch jetzt aufgemacht? Alter, wir sind auch einfach Brüder im Geiste. Ja, sag mal bitte ganz ehrlich. Ist das nicht gruselig? Ja. Boah, ich richtig Gänsehaut. Wie minimalistisch das eigentlich ist vom Sound. Du weißt sofort, was los ist, ne? Genau wie der weiße Hai. Ja, das sind nur zwei Töne. Was ist da los? Kann ich am Klavier spielen? Mach ich immer bei uns im Altenheim. Ja? Brauch ich nur zwei Tasten drücken. Wahnsinn, ne? Das ist richtig geil, auf jeden Fall. Yeah.